und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room in seiner 16. Folge. Wir haben Sonntag, den 22. April 2018. Mein Name ist Sascha Gottschalk und natürlich mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern wieder zusammen mit meinem Kollegen Dennis Kranz, der in Hildesheim sitzt. Hallo Dennis. Hallo Sascha, schöne Grüße nach Pinneberg. Aber wir haben auch noch zwei Damen dabei und zwar Lisa Pausen und Sophia, ich weiß jetzt, Steinhuber. Korrekt. Herzlich willkommen, ihr seid auch dabei. Herzlich willkommen heute zu viert. Hi. Ja, hallo. Stellt euch doch mal kurz vor, was macht ihr und wie kamt ihr eigentlich zum ESC? Wie habt ihr das zusammen gemacht? Ihr habt ja eine Sendung gemacht, wie ich weiß, und wie kamt ihr eigentlich dazu? Genau, also Lisa und ich, wir haben uns kennengelernt in Paderborn an der Uni, wo wir beide populäre Musik und Medien studiert haben. Und es hat nicht relativ lang gedauert, bis wir rausgefunden haben, dass wir beide ESC-Fans sind. und deswegen hat es natürlich direkt geklickt. Und wir haben uns zusammengetan und eine jährliche ESC-Sendung ins Leben gerufen. Genau, und so ist das so ein bisschen entstanden. Ah, okay. Und das ist so ein Wortspiel, ne? Eskalation habt ihr das genannt, ne? Ja, also als wir halt überlegt haben, bei der ersten Sendung, ja, wie nennen wir das Kind dann jetzt, war das irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das gekommen ist. Irgendwie lag das so auf der Hand und dann haben wir das halt auch so durchgezogen. Haben tatsächlich dann auch im Zuge des Studiums nicht nur auf der Fanseite unsere Fühler ausgestreckt, sondern halt auch auf der wissenschaftlichen Ebene. Heißt, wir haben zum Beispiel beide unsere Bachelorarbeiten in dem Bereich dann nachher geschrieben. Okay. Oder halt auch Hausarbeiten oder wie auch immer. Also haben da auch nochmal so einen anderen Blickwinkel darauf gehabt und nicht nur diesen relativ subjektiven Blick, sondern halt auch einen wissenschaftlichen, was auch super, super interessant ist. Und falls es Zuhörer gibt, die wissenschaftlich interessiert sind und nicht nur Dr. Eurovision kennen, der ja da auch viel auf diesem Bereich unterwegs ist und da irgendwie was brauchen, sollen die sich mal melden. Also ich glaube, wir haben zu der Zeit, wo wir die Bachelorarbeiten geschrieben haben, gab es, glaube ich, fast keinen ESC-Text im wissenschaftlichen Bereich, den wir nicht zumindest mal angelesen hätten. Und ist das genau, was ihr studiert habt? Populäre Musik und Medien, das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Man kann damit nachher so alles oder nichts. Also es hat einen Fokus auf dem wissenschaftlichen und journalistischen Bereich. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt auf den Live-Bereich oder das reine Musizieren fokussiert, was man aber auch macht. Also es kann irgendwie alles und nichts. Man muss sich dann nachher so ein bisschen überlegen, auf welcher Seite man dann steht oder wo man so hin will. Ich habe mich für einen leicht journalistischen Bereich entschieden. Und bin inzwischen Social Media Managerin, was nicht mehr ganz so nah an dem Ding dran ist, also an dem eigentlichen Studiengang. Sophia ist da ein bisschen näher dran geblieben an der ganzen Thematik. Genau, ich bin jetzt mittlerweile seit 1,5 bis 2 Jahren ungefähr bei Sony Music, also beim Plattenlabel, und sitze da im Marketing. Und das ist ganz spannend. Bin da A&R und Marketing-Koordination und kriege da so ein bisschen Einblick, was so passiert in der Musikwelt. Aber lustig ist, ich habe das übrigens auch so gemähnlich gemacht, vor allem während des Studiums. Ich hatte ein Seminar über Schlager. Eigentlich ging es dann darum, irgendwelche Medienprodukte zum Thema Schlager zu machen. Und dann haben wir irgendwie einen Erklärfilm zum Thema ESC gemacht. Und das war sehr, sehr lustig. Also das hat echt Spaß gemacht, wer da so bei gewesen ist und wer da mitgemacht hat. Und deswegen habe ich mich dann auch so ein bisschen wissenschaftlich beschäftigt. Aber es muss sozusagen, es gibt gar nicht so viel wissenschaftliche Texte, ne? Also man muss da extrem suchen, bis man es findet. Man muss suchen, aber es rentiert sich dann auch. Also man findet auch manchmal in Büchern, wo man gar nicht damit rechnet, plötzlich einen Text zu diesem Thema. Genau, also wenn man die Nase dann mal tiefer reinsteckt, dann wird man zum Teil auch überrascht. Und seid ihr dann über das Studium zum ESC gekommen oder war das schon vorher? Das war bei mir auf jeden Fall schon vorher. Also das gehörte bei uns. Also meine Eltern sind beide auch musikalisch interessiert, beziehungsweise machen auch selber Musik. Und es gehörte einfach dazu, das zu gucken. So. Und dann mit meinem steigenden Interesse so für die Musik und auch die Branche und wie das alles so funktioniert. Und war das natürlich dann auch irgendwie ein Highlight, das immer zu gucken. Und ich erinnere mich auch noch so an Lena oder auch davor noch, irgendwie 2009 und so. Das war immer gesetzt, aber mit Lena war es dann natürlich so eine Euphorie, die irgendwie dann so blieb. Auch dann, dass wir zu Hause mal Public Viewing gemacht haben, also mit ganz vielen Leuten geguckt haben, so 1, 2, 3 Jahre. Volles Wohnzimmer, 20, 30 Leute, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, man versteht dann nur wenig von dem Zeug. Deshalb haben wir das jetzt wieder reduziert. Es dürfen nur noch Leute kommen, die sich auch wirklich dafür interessieren und nicht reinreden. Und dann im Studium halt, klar, haben wir das, ich glaube, wir haben es sogar ein, zweimal auch zusammengeguckt, oder Sophia? Ich glaube, wir haben es auch zumindest 2013 muss das gewesen sein, als Dänemark gewonnen hat, oder nicht? Ja, ich glaube, das war es, ja. Ja. Da haben wir auf jeden Fall mal zusammengeguckt und danach sind wir dann auch irgendwie da auf den Trichter gekommen, oder als Sophia und ich festgestellt haben, dass wir das gleiche Interesse haben, ab dem Punkt gab es irgendwie dann auch kein Halten mehr, für mich zumindest, dann hat man irgendwie sich nur noch damit beschäftigt oder ja, irgendwie tiefer damit beschäftigt und auch das hat das Ganze dann nochmal so ein bisschen exponentiell gesteigert, sag ich mal. Und ja. Sophia, wenn du bei Sony arbeitest, ich habe ja da immer auch so gehört, dass bei den Plattenfirmen ja der ESC ja auch nicht unbedingt so einen guten Stand hat, dass man auch oft sagt, auch in den Radiostationen, wenn man dann mit einem ESC-Künstler ankommt, ach Mensch, das ist ja nur ein One-Hit-Wonder. Wie ist da bei dir die Erfahrung mit ESC bei Plattenfirmen? Ich glaube, das stimmt schon ungefähr. Also viele sind immer noch sehr skeptisch, was das angeht. Man muss natürlich auch immer noch sagen, dass die Qualität der Musik häufig noch nicht so den Stand der normalen, populären Radiomusik erreicht hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Deswegen sind da viele noch kritisch. Aber ich glaube, es beginnt sich ein bisschen zu wandeln. Das hängt aber auch mit dem Wandel der Musikbranche insgesamt zusammen, dass wir natürlich durch Streaming-Anbieter wie Spotify viel trackbasierter arbeiten mittlerweile. Das heißt, Alben verlieren immer mehr an Wichtigkeit, da viel mehr Playlisten gehört werden, in denen halt einzelne Songs sind. Und dadurch ist es auch dann einfacher, dass man einfach mal sagt, okay, man nimmt jetzt mal nur einen Song sozusagen unter Vertrag von einem Künstler. Ja. Das hat zum Beispiel mein Team letztes Jahr mit Moldau gemacht, Sunstroke Project Hey Mama. Mhm. Den haben wir nach dem ASC noch gesigned. Und es hat sich noch als relativ gewinnbringend erwiesen, sage ich mal. Und dieses Jahr wurde ja auch schon Nicolas Josef von Sony gesigned, auch von Sony Deutschland sogar, also obwohl er Tscheche ist. Und da ist jetzt, glaube ich, wirklich so ein Wandel drin, dass die A&Rs da mehr drauf gucken und sich auch im Vorhinein schon mal damit beschäftigen und schauen, was da passieren kann, weil man einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt hat, was mit diesen Songs noch passieren kann. Und Sony bringt ja auch den Sampler raus. Also jetzt seit vielen Jahren. Zwar, ich glaube, ein Jahr irgendwie nicht, aber in der fortlaufenden Reihe hat Sony immer diesen Sampler ja auch rausgebracht, wo alle Songs drauf sind. Von daher ist es da wahrscheinlich nicht ganz so abwegig, dann auch so nochmal zu gucken, was gibt's denn dann so noch. Ja, genau. Aber das ist mir jetzt wirklich, also dieses Jahr auch verstärkt aufgefallen, dass jetzt schon im Vorhinein es Gespräche dazu gab. Ja, okay. Das habe ich letztes Jahr zum Beispiel noch nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, dass sich da gerade ein bisschen ein Wandel auch vollzieht. Hat man ja zum Beispiel auch an Carmen Lindens gesehen, also oder solche Geschichten, die halt irgendwie auf dem zweiten Platz waren oder irgendwie noch weiter drunter teilweise und die dann aber nachher noch einen Erfolg hatten kommerziell. Von daher glaube ich, dass das... Vor allem im Radio, ne? Ja, und das ist einfach, also du machst es dir halt leicht. Das sind halt teilweise Künstler, die ja wahrscheinlich in ihrem Heimatland vielleicht eine gewisse Popularität haben, aber natürlich ein Interesse daran, international zu arbeiten. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es dann für so eine Plattenfirma interessant ist, einfach zu sagen, komm, wir gucken da mal durch. Wenn da was Gutes dabei ist, dann signen wir die, weil das ist jetzt auch nicht unglaubliches Investment, was man da wahrscheinlich mitbringen muss, könnte ich mir vorstellen. Kannst du mich gerne berichtigen, Sophia. Aber das ist so ein bisschen so wie ein Talentmanager, nur halt ohne Aufwand. Ja, das stimmt. So wie ein Fußballer, der sozusagen irgendwie bei Fußballspiel zuguckt und ach, den können wir gut gebrauchen. Ja, so könnte man das vergleichen. Ja, und man hat natürlich schon eine wahnsinnige Promofläche, ne? Also wenn ich jetzt im Vorhinein diesen Künstler unter Vertrag nehme, dann weiß ich, dass der am Tag des ESC-Finales ein Publikum von 200 Millionen Leuten hat. Das ist ja natürlich schon beachtlich und das hast du bei anderen Künstlern natürlich nicht einfach so geschenkt. Ja, das stimmt. Aber wenn das immer so wäre, ne? Wenn viele Länder das mal so wahrnehmen würden, was sie leider nicht tun, vor allem wenn sie Vorentscheide machen, aber dazu kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal. Und ihr beiden seid jetzt auch wieder in Lissabon, habe ich gehört? Ja, genau. Also wir haben uns jetzt auch schon unsere Flüge und alles gebucht und sind dann ein paar Tage in der Stadt und schauen uns wieder eine Probe an. Ihr seid dann irgendwie bei welcher Generalprobe seid ihr? Beim Finale oder was habt ihr euch da gesichert? Beim Finale, glaube ich, ne? Beim Finale und dann die Generalprobe an dem, also an dem Das. Samstag selber. Ah, okay. Genau, ich glaube, dann dieses Family-Finale, das war, glaube ich, gegen Genau. immer so Mittag 13 Uhr oder sowas ist Ah, das ja so, immer. okay. Wir Ja, haben letztes genau. Jahr eine kleine Pause eingelegt und waren letztes Jahr nicht vor Ort, weil wir auch gesagt haben, irgendwie, das Land spricht uns jetzt nicht so an und politisch und ja, war irgendwie, haben wir da von Anfang an gesagt, so ja, puh, da sind wir jetzt irgendwie nicht so Feuer und Flamme, aber dieses Jahr so mit Lissabon ist natürlich auch als Stadt irgendwie total attraktiv, abgesehen vom ESC, von daher bleiben wir auch ein bisschen länger als nur bis zum 12. Und Das Wetter genau. genießen. Ja, auf jeden Das Fall. Also Wetter ich ist immer meine, gut. Ja, es ist wahrscheinlich so es wie ist so ein jetzt. Vorteil, dass es diesmal nicht im kalten Skandinavien ist, sondern kann man schon davon ausgehen, dass es im Mai dann auch richtig schön sommerlich warm irgendwie halt auch ist, ne? Das, In Stockholm war es aber auch super warm. Also Stockholm kann ich im Mai auch nur empfehlen. Oder Schweden generell ist im Mai, kann man da richtig Glück haben. Ich war letztes Jahr die erste Maiwoche in Schweden oder in, ja, in verschiedenen Städten in Schweden. Wir hatten 20 Grad. Erste Schön. Maiwoche Skandinavien, ne? Also, ne? Es ist, Ja, ich lasse ja aus Skandinavien, lasse ich ja nichts kommen, wie bekannt ist. wobei ich mich erinnern kann, dass beim ESC in Stockholm war es dann, kippte das Wetter dann so kurz vorm Finale, ne? Da Stimmt, wurde es ja. dann, es wurde kühler. Also es hat Gott sei Dank nicht so geschifft wie in Ja. Wien. Aber ja, und der Stockholmer ESC, der war natürlich auch sehr perfekt, also teilweise ja ein bisschen zu perfekt, so in allem. Also so, Die ja. beste Bühne bisher. Ich finde die immer noch geil. Ich, also In Stockholm? Nee, besser? ich glaube, dass du meinst Nee, so in Dänemark, ne? Kopenhagen. In Ja, nee, ich Kopenhagen, meine ja. jetzt Stockholm irgendwie. Ah, Da war okay. das halt sehr, da war das ja halt sehr gut durchorganisiert. Liegt ja aber auch ein bisschen daran, weil dann die Schweden auch irgendwie alle 3 Jahre gefühlt ja irgendwie den ESC auch ausrichten. Das ist halt Und wenn sie dann. nicht ausrichten, dann organisieren sie ihn mit so Ja, ungefähr. Ja, genau. So genau. wie jetzt, ne? Wo dann, Ja. das ist halt dann irgendwie. Ja, Lisa, du hast ja auch, glaube ich, auch schon mal in Schweden, auch, glaube ich, schon mal gelebt. Ja. Und da ist natürlich die Euphorie für den ESC ja irgendwie besonders groß. Kommt da, hat sich dann da das noch so ein bisschen verstärkt, deine ESC-Euphorie? Oder. Ja, ich habe die halt mitgenommen ins Auslandssemester. Also ich war von August bis ja, so um Weihnachten rum in Schweden. Also 4 Monate habe ich da studiert. Und das ist natürlich jetzt, das ist halt die Zeit, in dem beim ESC halt relativ wenig passiert. Aber habe da auch unter anderem in einem Chor gesungen und da auch ja, Freunde gefunden oder sowas, die auch gesagt haben, ja, ESC ist bei uns gesetzt. Und es ist tatsächlich auch so, dass in Schweden nachweislich der Chipskonsum zum Melodiefestival hochgeht. Also die verkaufen zu dieser Zeit die meisten Chips, weil das halt so viele Leute gucken. Oder ich kriege das auch halt jedes Jahr mit, so wenn ja, meine Freunde dann halt irgendwie zur Melodiefestival-Saison dann halt unterwegs sind. Und es gibt auch immer eine Show, die halt in der Stadt stattfindet, wo ich studiert habe in Karlstadt. Und da ist dann immer echt, dieses Jahr waren auch wieder mehrere da und so. Und das geht durch überall durch die Medien und so. Das ist schon echt ein dickes Ding. Das kannst du überhaupt nicht in keinster Weise damit vergleichen, was in Deutschland so passiert, wenn dann so zwei, drei, vorher zerreißen sich alle nochmal das Maul über den ESC, nachher zerreißen sich alle nochmal das Maul über den ESC und das war's. Also ich habe mir ja auch so einen Sport draus gemacht, immer diese unqualifizierten Beiträge oder sowas zu kommentieren. Gerade wenn es dann irgendwie so, die Rolling Stone und ich, wir sind da ganz dicke Freunde. Die schreiben da manchmal Artikel, wo ich mir nachher denke, so, ey, das hat doch keiner recherchiert, da hat doch wieder keiner aufgepasst. Oder sich mal damit auseinandergesetzt, was halt so mit dem ESC abseits so passiert und warum es den gibt und diese ganzen Sachen, die eigentlich wichtig wären, um wieder mehr so in Richtung nationale Identität oder positives Image des ESC für Deutschland zu denken, da wird immer nur drauf rumgehackt, wo ich mir so denke, so ja, wenn die Medien halt auch immer nur dieses Bild wiedergeben, dann habe ich halt auch keine Chance, mich damit zu identifizieren. Und für mich ist der ESC auch ganz viel von meiner Identität als Europäerin sozusagen. Also gerade wenn man so vor Ort ist, ist das, finde ich, immer ein richtig cooles Gefühl. So, du stehst irgendwie zwischen Italienern, Engländern, Spaniern, keine Ahnung, und alle haben das gleiche Hobby und allen geht es irgendwie nur so um die Musik. Und das ist auch irgendwie für mich halt, ja, Europa, sich mit den anderen Ländern, mit den anderen Kulturen auseinanderzusetzen, andere Traditionen, andere, ja, andere Interpretationsweisen und das dann immer so abzuschlagen über, ja, Trickkleider und so, also gehört dazu, ist klar, ne? Aber das immer so auf die leichte Schulter zu nehmen und dann sagen, ja, das ist halt nur Kommerz, finde ich halt auch irgendwie nicht richtig und deshalb bin ich dann immer sehr aktiv auf Facebook und kommentiere da alles, was mir vor die Nase kommt und wo ich denke, nee, nee. Ja, man Aber kann es ganz, ja auch ja. selber so ein bisschen auch in diese Richtung in den sozialen Medien auch schieben, dass man sich nicht nur darüber auskotzt. Ich meine, natürlich sind natürlich auch so, ich würde mal sagen, vielleicht von so einem Jahrgang, der so 45 oder 43 Teilnehmer hat, sind vielleicht 15 wirklich nachher ganz gut. Aber dann kann man sich ja auch um diese 15 Songs irgendwie auch dann schwerpunktmäßig darauf stürzen. Insofern ist das natürlich, ich fand es zum Beispiel nur so ein bisschen abwertig, wenn halt beim ESC in Stockholm nur um die Einschaltquote noch mal irgendwie hoch zu jucken, dann irgendwie Justin Timberlake dann da irgendwie nochmal zu einzuladen und am Ende sagt dann irgendwie halt ein Hans Hoff irgendwie halt so, ja, und der hat dann mal gezeigt den anderen Künstlern, wie Entertainment geht, und das hat man nun dann auch davon, ne, wenn man so einen Superstar dann einlädt, und dadurch wertet man das Ganze natürlich irgendwie halt auch ab. Und ja, aber ich glaube, da muss man auch ganz dicke Bretter bohren, bis sich das vielleicht auch mindestens in Deutschland irgendwie halt dreht. Und ja, und das versuchen wir ja alle vier irgendwie in unterschiedlichsten Kanälen wahrscheinlich auch. Ne? Definitiv. Also alle Leute, die mit mir Kontakt haben, irgendwie, sei es auch meine Arbeitskollegen, als ich da angefangen habe vor 2 Jahren, da haben die sich halt also durchschnittlich mit beschäftigt. Und jetzt vor 2 Wochen kam die eine Kollegin auf mich zu und meinte, ja, das ist doch bald wieder ESC. So, ich habe ja auch immer Urlaub um den ESC, das ist immer gesetzt. So. Mhm. Und dann kam sie auch so, ja, wer nimmt denn dies Jahr so teil und wie ist denn das so? Und wie sind denn so, hast du schon mal durchgehört und so? Das ist echt schon ganz witzig, wie man dann so sieht, wie sich das Umfeld dann auch so ein bisschen daran erinnert oder halt dann irgendwie mal so auch Freunde, die dann halt so fragen, ja, du hast doch bestimmt schon wieder, weißt doch bestimmt schon wieder, wie es geht oder so. Und dann das so, ja. Das ist halt echt ganz witzig, dass man das ein bisschen. Das kann ich auch auf meiner Arbeit. Also ich habe, ich soll jetzt oder ich darf dann irgendwie vor dem ESC ein Kollegengespräch machen, weil das auch mal so zum Thema wird, weil es sonst eigentlich überhaupt nicht stattfindet, weil ich auch der Einzige irgendwie bin im Sender, der sich da so sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Ich werde von meiner Musikkollegin, die Musikredakteurin, ist auch so ein bisschen beschmunzelt, was ich da für komische Musik mir anhöre und bewerte und so. Und das ist immer ganz lustig. Und dann fragt sie mich am meisten dann immer, welchen Song kannst du denn empfehlen, den wir uns in der Rotation mit reinpacken können? Ne? Welchen Wetter wäre ganz gut? Also auch das passiert, ne? Also man muss halt da so ein bisschen drüber stehen, dass man über das, man so ein bisschen in eine Klischee-Ecke gepackt wird, die viele gar nicht so sehr erfüllen. Das habe ich auch, da kommen wir jetzt mal zur ESC-Video-Preview gesehen. Dass ich war in Hannover im Historischen Museum in Hannover. Die hatten dort ein Foyer, da war ja Lisa auch schon, ne? Du warst dort selbst auch schon mal im letzten Jahr. Ja. Und dort hat unser Dr. Eurovision, Irving Wolter, alle Songs vorgestellt. Leider nicht komplett, sondern nur immer so 1,30 auf einer Leinwand. Und es waren über 100 Leute dort. Also sie mussten sogar noch Stühle anbauen, weil so viele Leute kamen. Damit haben sie gar nicht gerechnet. Und Irving hat dann irgendwie mal in der Runde gefragt, wer ist denn aus dem Fanclub? Und es waren dann echt nur 5 Leute aus dem Fanclub. Der Rest waren halt alles irgendwie unbekannte Leute, die halt sonst halt nur das nur im Fernsehen gucken und sich mal interessiert haben, wie ist das denn so und was hat Irving zu erzählen? Und das war sehr, sehr spannend. Also wir haben ja dann auch irgendwann zum Schluss gewählt. Das heißt, man konnte dann mit abstimmen. Es gab da so ein Online-Tool, womit man wohl mitmachen konnte am Schluss nach allen Songs. Und ich glaube, das Ergebnis werden wir nachher mal besprechen, wenn wir zu diesen Top 5 mal kommen, nachher. Ich denke, das ist ganz spannend, welche Ergebnisse dort aus Hannover gekommen sind. Es ist nämlich nicht ein bisschen gegen den Wetttrend, würde ich mal sagen. Also das war aber letztes Jahr auch so. Letztes Jahr waren viele aus den Fanclubs da oder auch viele, sag mal, eingefleischte Fans. Ja. Und da war, ich erinnere mich nicht mehr genau was, aber ich weiß noch, dass wir es auch. Es war Italien. Italien war es, die letztes Jahr auf Platz 1 dort waren. Hat Irving nochmal gesagt, diesmal ist es etwas anders. Diesmal hat man nicht den Fan-Vote gewählt, vielleicht doch ein bisschen, aber es ist nicht der Wettkandidat, der auf Platz 1 steht. Das ist ganz interessant, weil auch dort ja auch Professoren mitgewohnt haben. Der Musikprofessor von der Hochschule Musik und Medien in Hannover hat dort mitgewählt, der Doktorvater von Dr. Eurovision. Und der hat einen Song gewählt, das kann ich ja schon mal sagen, der hat einen Song gewählt, der ein bisschen ungewöhnlich ist. Weil er auch so ein bisschen geguckt hat, was Musiktheorie angeht. Und er hat Alexander Rybak auf Platz 1 gewählt, hat ihm 12 Punkte gegeben. Okay. Kann man, finde ich auch etwas, finde ich spannend, dass ein Musikprofessor, der sich mit Musiktheorie beschäftigt, solch einen Song 12 Punkte gibt. Da wurde auch sehr, sehr ausgewählt. Irgendwie auf Montenegro getippt oder so. Nee, nee, er hat 12 Punkte in diesem Song gegeben. Und einen Song nur netter. Einen Punkt nur netter. Also das ist schon etwas, was ich spannend finde, wenn so ein Musikprofessor, der auch sich ja wirklich ja auch Ahnung hat, was Musik angeht, da Alexander Rybak auf Platz 1 wählt. Und es war dann so aufgeteilt, auch das Publikum hat abgestimmt und dann hat er noch eine Jury oder wie war das? Genau so ist es. Wir hatten, es waren 5 Leute, es war auch ein Arbeitskollege indirekt, das ist ein Kollege von mir aus Hannover, der ist beim Bürgersender Leineherz dort Musikredakteur, der hat mitgewählt. Der hat allerdings netter auf Platz 1 gewählt. und es waren halt noch andere Kolleginnen und Kollegen dabei. Noch ein Kollege von der Volksschule hat mitgewählt, die das mit organisiert haben, von der Volksschule Hannover. Und dann noch jemand, den ich jetzt gar nicht kannte. Und zwei, die irgendwie auch als Musikjournalisten arbeiten. Also es waren viele verschiedene, es waren 5 Leute, die dort mitgestimmt haben. Und die dann sozusagen die Jury repräsentiert haben. Das war ganz cool. Über das Ergebnis, glaube ich, sprechen wir noch einmal, wenn wir über Songs sprechen. Ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal spannender zu sehen dann, wie hat Hannover abgestimmt und wie realistisch ist das denn, was Hannover dort abgestimmt und hat. Und was war das so für Publikum? War das jetzt eher nur so Interessierte oder hat er das dann jetzt an sag mal, jetzt Hardcore-Fans oder so sich damit gar gerichtet? Nicht. Das ist ja das Lustige. Diesmal waren so eine Handvoll ESC-Fanclub-Leute dabei. Das fand ich sehr, sehr spannend. Es waren sehr, sehr viele auch Kinder Familien mit Kindern da. Das fand ich auch spannend, dass da halt auch mal so eine gemischte Atmosphäre war. Viele auch, die sich überhaupt nicht so sehr mit dem ESC beschäftigen. Vor mir saßen so einige, hinter mir saß eine Gruppe an Leuten, die Songs auch mitgesungen haben. Ich glaube, fast jeden Song mitgesungen haben. Das war sehr lustig. Und einer von denen war sogar bei San Marino beim Vorentscheid dabei, der hinter mir saß. Okay. Der eine Hannoveraner. Hier Basti, der auch Pop studiert hat. War er als Kandidat dabei oder als Fan? Nee, als Kandidat. Der war als Kandidat, aber kam aus Hannover. Allerdings ist es jemand anders. Das war nicht Basti. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er war auf alle Fälle er war nicht im Finale. Also war er nicht in den Finalshows. Okay. Er war halt nur bei diesem Online-Voting und so, hatte versucht mitzumachen. War sehr, sehr interessante Atmosphäre. Leider war der Ton nicht so ganz geil. Also Irving, wenn du da noch mal ein bisschen rumschrauben kannst und dir eine andere Anlage hinstellst, dann kommen wir auf Dauer zusammen. Aber der Ton war halt ein bisschen schwierig. Aber sonst hatten wir das eine sehr, sehr tolle Veranstaltung, fand ich. Da spricht der Techniker. Er spricht der Techniker. Dann war ich noch diese Woche war es, am Donnerstag, war ich auch noch mal in Hannover an der Volkshochschule. Dort hat Irving einen Vortrag gehalten über den Eurovision Song Contest. Und da waren sehr, sehr viele Leute dabei, die sich gar nicht so sehr mit dem ESC beschäftigen. Das war ganz interessant, weil er da mal die Hintergründe des ESC mal vorgestellt hat. Warum ist so und so so etwas? Also warum tickt die EBU so, wie sie tickt? Das war sehr, sehr spannend. Also der Contest ist ja eigentlich eine Unterhaltungssendung, keine reine Musiksendung. Dazu wird sie ja nicht produziert. Und es ist sehr, sehr spannend, dass zum Beispiel aus den Regularen die Musik, die Musikförderung rausgestrichen worden ist 2004 und man da jetzt eigentlich nur noch versucht, eine reine super Unterhaltungssendung zu machen und Innovationen auszuprobieren. Dann ging es auch so um das öffentlich-rechtliche System. Warum gibt's das und warum ist das wichtig, dass es die Sendung für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk gibt? Weil viele dieser ganzen Punkte, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig machen, auch beim ESC wieder stattfinden. Unterhaltung, Innovation, Neuerungen und so weiter, auch so kulturelle Identität zum Beispiel ist sehr, sehr wichtig beim öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Und das hast du ja auch beim ESC zum Beispiel. Und deswegen hängen die Leute auch sehr, sehr, also die Anstalten oder die EBU sehr daran, diesen Contest weiterzuführen. Es gab wohl auch eine Zeit, da war es wohl schwierig, den Contest überhaupt aufrechtzuerhalten, weil man dachte, funktioniert das auf Dauer so, weil viele Leute dann noch nicht mehr mitmachen wollten. Vor allem in den 70er Jahren war das ja so, dass viele Länder gar nicht mehr teilnehmen wollten. Aber ich glaube, jetzt sind wir in einer Situation, wo die Leute, glaube ich, wie wir jetzt auch eben gerade hatten, so ein bisschen merken, ach, das kann schon interessant sein auf Dauer, wenn man da vor allem Musik promoten will. Und das merkt man ja auch. Also ich glaube, günstiger können ja keine so eine Anstalt, so eine Sendung gar nicht kriegen. Ich glaube, so eine Sendung kostet, hat er erzählt, viel, viel weniger als eine Wetten, dass Sendung. Also die kostet wahrscheinlich nur so ein Drittel der Wetten, das denn, und die irgendwie eine Million oder so kostet. Und die bezahlen dann irgendwie vielleicht 300.000 oder 400.000 Euro für drei Sendungen, ja, die halt über mehrere Stunden läuft. Das ist halt ein Witz. Also da ist die ARD auch ganz froh, sowas zu haben. Ja, da wird alles Lügen gestraft, was in die Richtung geht, oh, von unseren Gebühren und yeah. Verschwendung und so weiter irgendwie. Und das ist eigentlich ein Betrag, für den sich dann, weiß nicht, ein Thomas Gottschalk sich noch nicht mal die Schuhe für anziehen würde. Ja, richtig. Das ist halt richtig. Dann, genau. Ich finde, man merkt auch, dass es ja in den letzten Jahren immer mehr Casting-Sternchen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ja. drin teilnehmen. Aus sämtlichen Ländern, Formaten, wie auch immer. Dass die das halt auch so ein bisschen als Sprungbrett nochmal sehen, nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen, nochmal sich zu präsentieren, an einem Wettkampf teilzunehmen. Auch das zeigt sich ja ganz klar. Aber ich glaube, da hat die EBU auch das richtig ausgerichtet oder die richtigen Entscheidungen getroffen, dass es halt ein bisschen attraktiver wieder wird, für die Künstler auch daran teilzunehmen. Ja. Das merkt man, finde ich, auch an dem Schnitt der Qualität der Songs. Ist ein strittiges Thema, klar, weil das sehr subjektiv ist, aber wenn man das irgendwie vergleicht, habe ich schon das Gefühl, dass wir uns qualitativ ein bisschen ins Positive bewegen, so. Und das merkt, also das hat ja auch einen Grund. Ja, also ich finde, man muss nur schon allein in die 2000er Jahre gucken. Also ja. da ist gegenüber heute, ist da ein riesiger Sprung schon. Also gestern gab es ja den Livestream in Madrid, da in der Pre-Show, und es gibt auch in diesem Jahrgang auch einige, wo noch viel Luft nach oben ist. Aber insgesamt, wenn man sich so die singenden Piraten irgendwie halt noch vorstellt und so weiter, es waren ja sehr viele solcher Spaßlieder, und also nicht nur Spaß, sondern einfach auch qualitativ nicht besonders gut. Und da hat sich ja auch einiges schon irgendwie halt gewandelt. Also das muss man schon ehrlich da auch zugeben. Das finde ich auch. Das ist. Wie seht ihr bei denn das eigentlich, Sophia und Lisa, dass man eben diesen Programmpunkt rausgenommen hat, Förderung der europäischen Musik und mehr hin zu einer Fernsehsendung? Was ist es denn für euch? Ist das auch so europäische Musik, oder geht es euch da auch eher um die Unterhaltung und um die Show, die dann da jedes Jahr abgezogen wird? Also an sich finde ich schon, dass es auf jeden Fall eine Entertainment-Show ist, weil wenn man sich überlegt, es wäre eine Show, die nur von Musik handelt, dann müsste man auch diese komplette Inszenierung ja eigentlich rausstreichen können, und das wäre noch dasselbe, und das ist ja definitiv nicht der Fall. Also es geht ganz, ganz viel um Entertainment und Show, und insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass da so entschieden wurde. Aber ich finde natürlich trotzdem, dass jetzt für mich persönlich es natürlich ganz klar um Musik geht. Und das ist auch immer noch so der Hauptteil, warum man sich das anguckt. Aber es spielt natürlich sehr viel anderes auch mit rein. Und das sollte man dann auch nicht, oder kann man da auch nicht mehr abwiegen oder sagen, dass das nicht der Fall wäre. Insofern ist es ein Mix aus beidem. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Musik im Allgemeinen sich sehr stark in eine Richtung bewegt und so diese kulturellen Vielfältigkeiten oder Spezialitäten der eigenen Länder nicht mehr so doll rauskommen wie früher. Aber ich glaube, das ist auch einfach eine Sache, die man im Zuge der Globalisierung nicht verhindern kann. Ich hätte das nicht besser sagen können. Genau, vor allem wenn man bedenkt, dass es sehr, sehr viele schwedische Komponisten gibt, die diesen Contest ja ein bisschen dominieren. Das ist dieses Jahr, glaube ich, nicht ganz so extrem. Aber im letzten Jahr hatten wir ja sehr, sehr, ich glaube fast zwei Drittel oder mindestens die Hälfte der Songs war irgendwie von einem schwedischen Komponisten mitkomponiert. Also von daher müssen wir da halt mal sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Aber ich glaube, eins hat der Sieg von Portugal gebracht. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Titel in Landessprache, das wir lange nicht mehr hatten. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so, also ich fand es irgendwie jetzt gar nicht so krass. Aber was ich mir interessant vorstellen könnte als Entwicklung, wäre, wenn die tatsächlich sagen würden, es darf nur noch von einem Landesmann quasi komponiert sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland nur deutsche Komponisten hätten oder so, also dass wieder in diese Richtung Komponistenwettstreit gehe, in der es mal ja auch irgendwie ursprünglich angefangen hat. Das fände ich mal eine spannende Entwicklung, was dann so dabei rumkommt, weil wir echt das, also dass da jetzt, also im Prinzip, wenn du ein Lied schreibst, dann kannst du damit losgehen und sagen, ey, komm hier, Rumänien, Serbien, San Marino, habt ihr Bock? Und wenn einer sagt, ja, dann macht er das. Aber das hat nichts mehr, finde ich, mit dem Länderwettstreit dann. Also klar, die Künstler kommen häufig aus den jeweiligen Ländern, aber auch das verflüchtigt sich gefühlt so ein bisschen. Ja. Das finde ich echt mal spannend, wenn man sagen würde, entweder die Künstler müssen aus dem jeweiligen Land kommen oder der Komponist muss aus dem jeweiligen Land kommen. Das finde ich spannende Entwicklung. Also wenigstens ist es nicht mehr so ein Mischmasch wie so in den letzten 2, 3 Jahren irgendwie, dass sie sich doch meistens in diesem Jahr für eine Sprache auch entschieden haben. Das Ja, finde ich eigentlich so ganz stimmt. positiv, weil diesen Sprachmischmasch, den man da irgendwie macht, also nochmal eine englische Zeile irgendwie einzuführen, um sozusagen vor dem internationalen Publikum dann auch noch mal ein bisschen besser zu bestehen, das scheint ja so ein, da scheint sich der Markt ja reguliert zu haben, ein bisschen, ne? Genau. Also ich habe das gestern mal nachgezählt und es sind 15 von 43 Ländern, die in Landessprache singen. Ach, Ich das ist ja habe jetzt schon mal. leider keine Vergleichszahlen vom letzten Jahr, das habe ich jetzt nicht abgezählt, aber ich finde, das ist eine ganz gute Quote. Ja. Ja, Definitiv. Das war ja zumindest auch. hatte man immer so den Eindruck, ne, dass das so, so, ha, wir stehen doch nicht so ganz so zu unserer Sprache und so. Und ich meine, da müsste eigentlich auch Deutschland mal allen vorangehen und da vielleicht auch mal wieder mit einem deutschen Beitrag auch mal an den Start gehen. Das wäre natürlich auch nochmal irgendwie, das ist, glaube ich, das letzte Mal gewesen bei Roger Cicero. Und seitdem, aber wenigstens machen wir ja keinen Deutsch- und Englisch-Mischmasch, das ist dann irgendwie auch schon mal ganz gut, ne? Wobei hat er ja auch damals gemacht, ne? Also er hat ja Ja, dann auch stimmt, irgendwie den letzten stimmt. Refrain oder sowas Michelle auf auch, Englisch also es gab ja gesungen. mehrere, die das gemacht haben. Also Ach, ja, ich bin also ich eigentlich, finde, ja, sorry, sag mal. ich finde es eigentlich verwunderlich, dass wir nicht mehr deutschsprachige Sachen auch im Rennen hatten jetzt beim Vorentscheid, weil deutschsprachige Musik ja irgendwie in den letzten 2 Jahren auch wieder so en vogue geworden ist wie noch nie. Gefühlt. Und da Künstler wie Sarah Connor mit einem plötzlich deutschsprachigen Album irgendwie den Umsatz des Lebens gemacht haben. Deswegen fände ich es eigentlich auch eine natürliche Entwicklung, wenn jetzt mal wieder auch deutsche Songs ins Rennen gehen würden. Nur hat ja Sarah Connor gesagt, um die Zeit würde sie ja dann schon immer schlafen, wenn der ESC dann stattfindet. Ja, dass die das nicht macht, ist nochmal eine andere Sache, aber so grundsätzlich, ne? Ja, klar. Ja, das. Oder wir hätten ja mit Xavier Naidoo hätten wir ja auch die Möglichkeit gehabt, ne? Und das hat ja dann auch nicht so Oder geklappt. Line Das stimmt oder so. natürlich. Lasst uns dieses Buch nicht wieder aufmachen. Ja, vielleicht noch mal ein kurzer Schwenk. Wie hat euch denn dieser ganze Ablauf bei der Findung des deutschen Beitrages eigentlich? Also so, man hat ja jetzt so eine neue Panelsuche gestartet und also man hat das ja sehr wissenschaftlich aufgebaut. Und bis hin zu diesem Vorentscheid und dann eben auch mit dem Ergebnis, dass Michael Schulte dann für uns antritt. Wie ist da so eure Meinung zu diesem Ganzen? Also ich bezweifle ehrlich gesagt so ein bisschen die Objektivität. Also irgendwie dafür, dass das halt so wissenschaftlich war und so hinterfragend und wie auch immer, finde ich es irgendwie seltsam, dass danach doch 3, 4 Castingshow-Gewinner da stehen oder zumindest Teilnehmer da stehen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen erschrocken, was heißt erschrocken, aber verwundert. Und Schande auf mein Haupt, ich konnte den Vorentscheid leider nicht gucken, weil ich arbeiten musste. Ah, okay. Deshalb konnte ich den Vorentscheid selber nicht sehen und habe danach ja nur noch gesehen, wie gesagt wurde, Michael Schulte fährt und ich so, okay, das finde ich gut, das kann ich voll unterstützen, aber irgendwie so das Prozedere und auch, ich weiß nicht, hat einer von euch, es gab doch auch diese Pressetour im Vorfeld, Ja, ich war das. in Hamburg bei dieser Roadshow, genau. Da hatte im Grunde war jeder eingeladen in den größeren Städten, ich glaube Frankfurt. Ich glaube auch Berlin. Hannover, Berlin, Nee, genau. Hannover Und nicht. nee, Hannover Hannover nicht, nicht. okay. Ja, und dann hatte man halt die Möglichkeit, auch Herrn Schreiber und seinem Team da Rede und Antwort zu stehen. Ja, also es ist natürlich so ein bisschen, wenn es nachher wieder Platz 25 oder so wird, kann man natürlich immer sagen, ja, das Panel ist schuld, ne? Also das Panel und die internationale Jury und so und ja, und das ist natürlich, also mir fehlte da persönlich so ein bisschen das Herz, aber letztendlich haben wir ja eigentlich auch dann ein eindeutiges Ergebnis. Im Grunde alle drei Gewerke haben letztendlich dann Michael Schulte 12 Punkte gegeben. ich glaube, dass es nur ein bisschen ausbaufähiger irgendwie halt wäre, dieses ganze System. Und was ich natürlich nach wie vor immer sehr schwierig finde, ist im November als Verantwortlicher beim ESC zu sagen, also wir wollen in die Top 10, wenn man eigentlich die anderen über 40 Teilnehmerländer irgendwie noch nicht kennt. Ne? Das ist halt dann auch irgendwie auch ein bisschen schwierig. Also in meinen Augen hast du schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar, dass es ein bisschen leidenschaftslos wirkt. Also ich kann mir, also ich will mir das nicht anmaßen, das allen da alle über einen Kamm zu scheren, aber ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so ein bisschen auch mal in die Organisation guckt, es ist, also man will jetzt nicht wirklich gewinnen. Es ist halt, man ist so dabei, man gehört zu den Big Five, das ist auch alles ganz nett. Und dann schicken wir da irgendwie jemanden und dann wird es nachher irgendwie ausgehalten und die Schuld wieder irgendwie zur Not auf irgendjemanden geschoben oder auf das Panel oder wie auch immer. Aber ich habe echt das Gefühl, und das ist auch meine offizielle Bewerbung an den NDR, dass da halt manchmal so die Leidenschaft und so ein bisschen das Feuer für die Thematik fehlt. Das ist halt das, und da kommen wir halt wieder auf einen anderen Punkt, den wir ESC-Fans ja lieben, Stefan Raab, halt reingebracht hat. Er hat wirklich gesagt, lass uns das Ding mal nach Hause holen. Und das machen wir jetzt. Und das ist eine nationale Aufgabe. Und das machen wir jetzt zusammen. Und wir als Deutschland entscheiden das jetzt. Und unsere Lena, unsere deutsche Lena fährt da jetzt hin und gewinnt das für uns. Also allein in dem Wording, was dahinter steckt und in dem ganzen Drumherum, was da damals war, das hat alles dazu geführt, dass wir diese Euphorie, die damals 2010 entstanden ist, halt, dass es irgendwie so begünstigt hat. Aber vielleicht kann Sophia da auch noch mal was aus ihrer Warte irgendwie zum ganzen Vorentscheid-Modus sagen. Ja, also ich hatte auch ein ähnliches Gefühl wie du. Ich habe zum Beispiel auch den Eindruck, dass der NDR sehr spät angefangen hat, sich überhaupt mit der Thematik zu beschäftigen, nachdem es in den letzten Jahren wieder so schlecht gelaufen ist. Es kamen sehr spät erst Informationen darüber raus, wie das Ganze ablaufen wird. Michael Schulte hat auch in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass er irgendwie den Anruf oder die Mail bekommen hat, dass er dabei ist und dann innerhalb von kürzester Zeit, wirklich nur so ein paar, 2-3 Wochen, glaube ich, Zeit hatte, um seine Songs da einzureichen und alles. Also das wirkte alles so ein bisschen gehetzt und dadurch kommt bei mir auch dieser lieblose Eindruck rüber. Also man kriegt nicht das Gefühl, als dass das wirklich ein Thema ist, wo jetzt sich die Leute da hinterklemmen und sagen, wir möchten jetzt die möglichst beste Show machen, sondern man hat eher den Eindruck, dass sie sagen, wir möchten eine Show machen, wofür man uns nachher nicht belangen kann. und das finde ich halt ein bisschen schade. Und das wird sich, glaube ich, auch, das hängt auch mit dem ganzen Imageproblem zusammen, den der ESC in Deutschland immer noch hat. Es ist eher so ein, man hat das Gefühl, es ist eher eine Bürde für den NDR, das zu machen, weil sie sich dann am Ende halt auch hinstellen müssen und den Kopf hinhalten müssen, wenn es wieder schief geht. Wie gesagt, mit dem Imageproblem hat man natürlich auch das Problem, dass halt irgendwie die gefragten Künstler in Deutschland jetzt vielleicht nicht als erste Juhu schreien, wenn so ein Aufruf gestartet wird. Dafür fand ich, das habe ich, zum Beispiel. Nee, ich fand es in diesem Vorentscheid jetzt, ich fand es einen Fortschritt im Vergleich zu den letzten 2-3 Jahren, aber eigentlich, ja, ich muss sogar sagen, ich fand das Konzept eigentlich ziemlich gut, war aber am Ende trotzdem irgendwie nicht ganz überzeugt, weil es dann halt irgendwie doch an der Umsetzung ein bisschen gehapert hat, weil sich dann vielleicht doch nicht die Künstler beworben hatten, auf die man gehofft hatte. Aber das ist, glaube ich, halt ein übergeordnetes Problem, was man jetzt auch nicht mit einem einfachen Sendungskonzept wegwischen kann. Wir haben hier, während wir hier gerade aufnehmen, haben wir auch Live-Chatter. Und der Martin schreibt gerade, ich glaube, das liegt daran, dass der NDR das als Saisonthema sieht. Die müssten jemanden haben, der sich das ganze Jahr drum kümmert. Ich würde das sogar noch ein bisschen weitergehen. Ich denke mir da oft so, ein Jahr oder dieses Dreivierteljahr sozusagen, wenn man so ab dem Sommer sozusagen die Organisationen des nächsten ESC, also Deutschland beim ESC macht, man müsste eigentlich eher eine Strategie fahren, wir wollen innerhalb der nächsten 5 Jahre gewinnen. Und dass man sich sozusagen da ganz langfristig auch ein bisschen ausrichtet. Man macht es wirklich saisonal und wenn es dann nicht geklappt hat, dann wird wieder alles über den Haufen geschmissen. Genau. Und da sind ja sicherlich auch Elemente, wo man jetzt sagen könnte, die sind aber eigentlich ganz gut gelaufen. Das wollen wir irgendwie anders machen. Also ich denke mal, da kann man wahrscheinlich auch ein bisschen ansetzen, dass man nicht immer nur wie so ein Saisonarbeiter irgendwie, wie so ein Kind, was schlechte Zeugnisse hat und dann so kurz vor den Ferien wird nochmal irgendwie reingehauen, sondern man muss es auch wirklich ein bisschen nachhaltiger irgendwie halt auch angehen, ne? Das sieht man ja auch in anderen Ländern, dass wenn was langfristig ist, wo der Zuschauer sich halt dran orientieren kann, wo wir Wetten, das sind, so als Beispiel, da wusste jeder, es geht mindestens eine halbe Stunde zu lang, es gibt irgendwelche Wetten, die sitzen da auf dem Sofa, quatschen irgendwas, mindestens einmal wird es richtig peinlich. Das sind so Sachen, da kannst du dich einfach festhalten, so Tatort, ne? Fängt an, dieses Intro ist seit Jahren gleich. Und wenn Til Schweiger versucht, das zu revolutionieren, dann gibt es einen Riesenaufschrei im Internet. Und das müsste man halt in Deutschland vielleicht auch wieder machen, dass man halt nicht jedes Jahr was anderes macht und der Zuschauer im Prinzip schon keinen Bock hat, sich mit den Regeln auseinanderzusetzen, weil er weiß, wenn ich die jetzt nicht schnalle, ich brauche sie eh nicht normal. Das ist genauso ein bisschen wie ich im Bio-Unterricht. Ich wusste ganz genau, dass Photosynthese wird mich in meinem Leben nie, also natürlich irgendwie beschäftigen. Also ich nehme das wahr, aber die genaue Funktionsweise davon muss ich nie verstehen oder wie irgendwelche mathematischen Matrizen funktionieren. Das habe ich einmal abgerufen und dann war es das. Lisa, da nimmst du auch ein Thema auf, was auch gerade wir auch schon hatten und ich das auch bei einem Vortrag gesagt habe. Wir haben keine Marke, die wir etabliert haben. Ja. Wir doktern ja jedes Jahr herum. Und ich glaube, das ist auch das Problem, was jetzt Zuschauer damit hat. Wenn du da doch einen rumdokterst und merkst, ach, der Vorhinein wird scheiße, dann gucke ich mir den nächsten Mal sowieso nicht mehr an, weil ich weiß, der ist eh scheiße, weil es immer wieder anders ist. Und das ist halt das große Problem, was der NDR hat. Er hat bisher keine ständige Marke, die auf Dauer existiert, die auf Dauer etabliert ist und wo man halt mal Stellschrauben drehen kann, aber nicht das ganze komplette Konzept über den Haufen wirft. Und das haben wir gerade. Und das machen wir jedes Jahr, seitdem wir letzte Plätze oder vorletzte Plätze haben. Und davor ja auch schon. Und das ist halt die Problematik, die wir als Deutschen haben, dass wir kein vernünftiges Konzept haben, dass das festgelegt ist, dass auch in gewissen Rahmen bleibt und sich halt nicht wieder ändert. Und das müsste, glaube ich, der NDR endlich mal hinkriegen, dass wir so eine fortlaufende Sendung haben, die immer wieder gleich ist und auch verstehbar ist. Also, dass man auch irgendwie versteht, wie kommen diese Punkte da miteinander zusammen und so. Also, da muss man echt mal Leute dran setzen an so einem Konzept, die auch meinen, wir wollen das, wie Sascha schon gesagt hat, mindestens 5 Jahre erstmal laufen lassen wollen, weil das immer wieder zu ändern, ist halt schwierig, weil eine Tradition beginnt nämlich schon bei drei Ausgaben sozusagen. Ja, das muss halt irgendwie auch ein bisschen dann auch gelernt werden, ne? Das ist halt irgendwie, und ich kann mich auch dran erinnern, also auch dieses Jahr auch ein bisschen, aber letztes Jahr, die Regeln waren ja auch so kompliziert, ne? Ja. Also Dennis und ich haben auch hier im Podcast, also irgendwie in einer Folge war das so, also so wie ich das jetzt hier lese, sind das nur 2 Songs irgendwie und es war tatsächlich auch so, aber man musste wirklich irgendwie sich in diesen einzelnen Artikeln das jetzt irgendwie so zusammensuchen, wie wollen die das denn jetzt eigentlich machen und das ist ja auch immer so bei Fernsehunterhaltungen und wo das eben halt auch immer wiederkehrend irgendwie halt ist, man muss einfache Regeln, also das ist ja wie in Hollywood irgendwie, also wenn du einen Film nicht in, ich glaube, maximal 3 Sätzen irgendwie erklären kannst, dann kannst du den Film vergessen. Und so ist das, glaube ich, auch beim ESC-Vorentscheid, muss man eigentlich in der Lage sein, das in 2, 3 Sätzen zu erklären, wie das abläuft und dann ist das gut. Wenn du aber so, ja, und wenn das passiert, dann würde das dir, das ist natürlich auch so typisch deutsch, so notariell soll das natürlich irgendwie auch dann so vonstatten gehen und dann kommt vielleicht noch ein Notar mit einer Aktentasche irgendwie rein, der dann auch so den Briefumschlag dann überreicht und so. Aber das ist eben halt auch für den Zuschauer wirklich sehr, sehr anstrengend, ne? Ich meine, wir beschäftigen uns ja auch jetzt dann schon eine gewisse Periode damit und wenn es halt dann zugeht auf den Vorentscheid, dann haben wir ja auch als Fans oder Interessierte den Anreiz zu haben, okay, ich will eigentlich wissen, was in der Show passiert und ich informiere mich jetzt und will das verstehen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass der Durchschnittszuschauer das halt nicht tut, sondern einfach das sieht und Barbara Schöneberger erklärt es dann 2-mal und dann denke ich mir, hey, jetzt habe ich die Hälfte schon wieder nicht mitbekommen, weil zwischendurch 2 Leute Chips gegessen haben, ja, dann bin ich raus. Das ist doch doof. Genau. Das motiviert mich ja nicht als Nutzer daran teilzunehmen. Gut, gegenüber diesem Jahr war es dann nochmal so, sie haben wirklich auch so ein bisschen die Längen rausgenommen. Also letztes Jahr war das ja, also man musste ja, glaube ich, 3 oder 4 Mal, glaube ich, irgendwie anrufen, wo man dann so dachte, ja, ich glaube, beim zweiten Mal sind die Leute schon ausgestiegen. Und das ist halt irgendwie auch so. Nur ich glaube, ich fand dies Jahr war halt dann der Vorentscheid auch insgesamt ein bisschen lieblos irgendwie auch Ja. vonstatten gegangen. Also ich glaube, das ganze Geld ist in das Panel gegangen und man hat das dann und ist nicht in die Deko oder in die Show gegangen. Also und das hat man dann auch gesehen. Also es muss auch relativ wenig Probenzeit auch da gewesen sein, dass es eben. Also ich habe mich persönlich auch gefreut, dass die beiden Moderatoren das irgendwie machen, aber die waren halt dann doch mit dem Ganzen ein bisschen überfordert. Also das fand ich dann leider ein bisschen schade. Das hat es dann irgendwie auch nicht so gerissen, ne? Ich finde es sehr schade, auch vor dem Hintergrund. Ich bin nämlich zum Beispiel großer Songcheck-Fan, ja, die Songchecks bei Absolut. Eurovision.de. Und die Ja. finde ich in diesem Jahr wieder richtig gut gemacht. Ich finde die Moderatoren super. Die haben ein irres Hintergrundwissen, was ihnen natürlich zum Teil auch durch einen Knopf im Ohr wahrscheinlich eingeflüstert wird. Aber man merkt einfach, dass die da Bock drauf haben, dass die da irgendwie für brennen. Die machen eine gute Show. Es ist auch jetzt kein riesen Produktionsaufwand. Ja, das ist ganz klein gemacht. Aber es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Und vielleicht muss man auch einfach mal die Volontäre und die etwas unbedeutenden Leute beim NDR da ranlassen und sagen, hey, bringt euch mal Ja. mit ein, weil die scheinen gute Ideen zu haben. Da schreibt Martin gerade auch im Chat. Finde ich genauso. Also Alina und Stefan machen das richtig gut. Also auch der Stefan ist ja jetzt neu dabei im Songcheck. Wo war dieser Mann die letzten Jahre? Wir hätten Funk. ihn so dringend gebraucht. Bei Funk war er. Also bei Funk, bei Funk, bei diesem Netzwerk von der ARD und Ah, ZDF, okay. den YouTube-Geschichte, hat ja sehr, sehr viele Formate gemacht. Er hat auch volontiert. Also er ist nicht ganz unbekannt. Ich hatte eben schon mal ein paar YouTube-Videos gesehen. Deswegen ist der nette Mann halt auch ein Granat dafür, dass er halt sowas kann. Er hat auch schon im letzten Jahr, glaube ich, bei der Berichterstattung mitgemacht. Genau, der war da Ne? mit Reporter, genau. Genau. Richtig. Aber Und super seit. cool, zum Beispiel die auch moderieren zu lassen. Du merkst halt richtig, also klar, das sind halt keine bekannten Gesichter. Und das ist dann wahrscheinlich schon wieder der Punkt, wo ein großer Sender sagt, ja, nee, können wir nicht machen, weil da muss ein Jörg Pilawa etc. stehen. Aber so von dem Wissen her und auch von der Begeisterung für das Thema finde ich das total super. Ja, wobei ich vor ein paar Tagen gerade selber auch so einen Tweet abgesetzt habe, dass die beiden das unbedingt auch nächstes Jahr also den Vorentscheid moderieren sollten. Ja. Und das habe ich jetzt auch nicht aus Spaß gesagt, weil das finde ich schon. Und die beiden wären dann so eine Identifikationsfigur, die dann eben halt auch wie so ein roter Faden, die würden dann den Vorentscheid machen, den Songcheck, sind dann vor Ort und moderieren das oder machen die Reportagen und so weiter. Also, dass man auch so eine Figur hat. Also in Finnland ist es zum Beispiel, dass auch schon seit Jahren Christa Siegfrieds das dann moderiert, weil sie auch schon mal beim ESC angetreten ist und dass es dann so solche Figuren gibt, die auch mit einem gewissen Witz dann auch die ganze. Also ich finde wahnsinnig klasse, auch immer als Teaser auf den Songcheck jetzt die letzten Tage machen sie so eine Instagram-Story und spielen dann halt da die einzelnen Titel oder die Videos der Künstler des ESC 2018 irgendwie halt nach. Und also das machen sie einfach super. Und wie du schon sagst, eben halt auch mit relativ geringen Mitteln. Also da muss jetzt nicht teuer ein Herr Pilawa eingekauft werden, sondern das machen die halt dann wirklich auch so aus dem Stand heraus und auch im Grunde, ja, also auch so von der Begleitung in den sozialen Medien und so weiter auch schon wirklich sehr, sehr gut. Und das wäre wirklich mal zu überlegen, da vielleicht die beiden auch ein bisschen stärker noch in diese ganze deutsche ESC-Welt da noch mit einzubinden, ne? Genau, und da erkenne ich halt auch die Leidenschaft, die ich jetzt zum Beispiel beim diesjährigen Vorentscheid vermisst habe, ne? Wenn die sich da Stunden beschäftigen, um ihre Insta-Stories hinzukriegen, die irgendwie für einen Tag online sind und ein paar Leute zum Lachen bringen, dann finde ich das schon echt überzeugend. Und es war ja jetzt auch in den Raab-Sendungen hier unser Lied für Baku oder vorher auch bei Oslo, war ja auch immer eine Moderatorin dabei, die man jetzt im Fernsehen noch nicht so kannte. Das war Ja. ja die bei dem Oslo. Bei Baku war es diese Larissa Ries, glaube ich, auch vom Bayerischen Rundfunk. Und davor war es die Moderatorin von 1 Live, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Sabine Heinrich. Sabine Sabine Heinrich, genau. Heinrich, Und genau. Larissa Ries Ja. ist Ja. inzwischen auch bei 1 Live. Genau, und es waren auch keine gelernten Gesichter, aber das kam super Ja. an. Also ich glaube, man braucht einfach nur jemanden, der das einfach authentisch an die Sache rangehen kann und dem man anmerkt, dass er Spaß hat, sich damit zu beschäftigen. Ja, das Da haben wir doch die Lösung gefunden. also lieber NDR, Ihr habt es gehört. Also nächstes Jahr bitte Alina und Stefan. Und keine Barbara Schöneberger mehr. Ja, bei Barbara Schöneberger ist natürlich so, die kannst du ja engagieren, die kann alles wegmoderieren. Ja. Also das ist natürlich, und vor allen Dingen, das haben wir ja 2015 gesehen, wo das eben mit dem Kümmert da auch in die Hose gegangen ist. Die hat dann mal eben Knall auf Fall in einer Nanosekunde entschieden, wie es jetzt weitergeht, ohne da noch auf die Regie zu warten. Und das macht dann halt auch so ein Megaprofi aus. Ich glaube nur bei Barbara Schöneberger, es schwingt ja immer so ein ganz kleiner Wink mit so, dass sie es auch einen Tick zu lächerlich macht. Und das ist, glaube ich, dann nicht in die Richtung, in der man irgendwie den ESC lenken sollte. Und sie macht es ja jetzt wieder an der Reeperbahn und das ist ja dann auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass auch eine Weiterentwicklung auch immer gut ist. Ich meine, wir sehen das ja, wir haben ja gerade über den Songcheck geredet. Sie haben das ja nochmal auch an der Stelle gegenüber letztem Jahr oder in den Jahren davor wirklich auch nochmal wieder ganz anders gemacht. Und das haben sie sehr gut hingekriegt, weil das kriegt man ja irgendwie halt auch so mit über Twitter und so weiter. Da gibt es kaum negative Stimmen, die jetzt sagen, oh, ich will den Songcheck vom letzten Jahr wieder haben und so. Also es ist soweit irgendwie auch ganz gut angekommen. Und daran sieht man auch mal, man muss auch mal was Neues wagen. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Problem in Deutschland. Man möchte nicht so gerne so viel wagen. Und das hat vielleicht auch Stefan Raab auch so ein bisschen vorangetrieben, dass er eben halt mit Taken by a Stranger zum Beispiel auch, das hat er ja nun damals auch sehr forciert, dass dieser Titel irgendwie nochmal in Deutschland dann auch antritt. Und es hat ja was dazu gebracht, dass wir innerhalb in die Top Ten gekommen sind mit dem Song. Und oft ist es dann leider so, bei den deutschen Beiträgen geht man halt gerne auf Nummer sicher, ne? Das ist aber, glaube ich, generell so ein deutsches Ding, immer zu sagen, ey, ich möchte hier auf der sicheren Seite sein und ich brauche meine Altersvorsorge und den Bausparvertrag. Und das ist einfach so in uns drin. Also wenn ich das so, hört sich mal doof an, ich habe ja nur 4 Monate da gelebt, aber wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dann sind wir da, glaube ich, schon sehr sicherheitsbewusst, um das mal so zu sagen. Von daher. Wobei wir nicht so viel zu verlieren haben, ne? Eigentlich. Ja, nicht. Ja, das stimmt. Außer unser Gesicht noch einmal. Naja. Wir warten es einfach mal ab, wie es dieses Jahr. Also, ich weiß nicht, wollt ihr noch auf Michael Schulte zu sprechen kommen? Sollen wir das jetzt machen? Ja, das können wir gleich nochmal bei unseren Songchecks dann irgendwie halt auch machen. Sehr gerne. Ja, genau. Ja, und dann ist ja die große Pre-Party-Saison auch schon wieder vorbei. Ja. Ich habe mich mal dieses Jahr auf den Weg gemacht und bin nach Amsterdam geflogen. Dort hat die Pre-Party Eurovision in Concert seinen 10. Geburtstag gefeiert. Das ist eine Veranstaltung, die bisher immer in so einem kleinen Club, der nennt sich Melkweg, stattgefunden hat. Ich müsste jetzt gerade noch mal gucken auf meine Aufzeichnung. Ich meine, dass da so ungefähr 1500 Besucher immer reinpassten. Und das war natürlich immer sehr klein und schnuckelig. Und nun hat man so zum 10. Geburtstag hat man gesagt, jetzt müsste es eine etwas größere Halle werden und hat das dann etwas weiter, ungefähr im Süden der Stadt von Amsterdam, im sogenannten AFAS Live, dort stattfinden lassen bei 5000 Zuschauern. Und diese Veranstaltung, die zeichnet sich immer so ein bisschen dadurch aus, in den letzten Jahren fahren da so gut wie alle Künstler des aktuellen Jahrgangs auch hin und stellen dort unter Live-Bedingungen auch ihren Song vor. Und ich habe das im Grunde genommen mal genutzt. Dennis hat mich ja freundlicherweise auch wieder am 1. Mai zu seiner Radiosendung eingeladen, zur Tonvision, da kommen wir nachher noch dazu. Und dann habe ich so gedacht, naja, und für unseren ersten Blick hier auch im Podcast schaue ich mir das irgendwie halt auch mal an, aus nächster Nähe. Ja, ich habe sogar auch unserem, haben wir heute auch schon sehr oft genannt, unseren Dr. Irving Wolter alias Dr. Eurovision, sogar bei seinen Interviews ein bisschen geholfen. Es gab, die Veranstaltung selber war letzten Samstag am 14. April und da war so um die Mittagszeit ungefähr so ein Timeslot von 2 Stunden. Und da gab es zunächst eine kleine Eröffnung mit allen Künstlern, die dort antraten. Es waren insgesamt 32 Künstler. Da war also auch unser deutscher Teilnehmer Michael Schulte dabei, aber eben auch Länder wie Moldawien, unsere Österreicher und Schweizer Nachbarn waren auch dabei, die Schweden waren da, Großbritannien, Bulgarien, Australien war dabei, Finnland, Israel, der große Favorit in diesem Jahr. Und und die ESC-Medien, sage ich jetzt mal, weil das ja sehr unterschiedlich sind, das sind teilweise etablierte Medien, aber auch einfache ESC-Nerds, die dann die Gelegenheit haben, mit den Künstlern dort zu sprechen. Und das war sehr interessant, weil man eben halt auch nur die 2 Stunden irgendwie Zeit hatte, sich an der einen oder anderen Schlange irgendwie halt anzustellen. Ich sag mal so, manche Künstler sind ja in diesem Jahr sehr heiß begehrt, so zum Beispiel auch Israel. Und es gibt dann halt manchmal auch so Länder, möchte ich jetzt gar nicht so nennen, die dann da irgendwie stehen und dann kommt leider gar keiner. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen traurig. Das war zumindest auch immer so in der Abwägung, auch schon mal um zu sehen, wer ist schon so ein bisschen professioneller in dem Geschäft und wer macht das jetzt vielleicht auch erst seit 2 Monaten, dieses Ganze hier mit dieser ESC-Sache. Und abends war natürlich dann die große Veranstaltung, Eurovision in Konzert war das. Das war ungefähr die Hälfte des Publikums an der Zahl wie beim ESC, also rund 5.000 Zuschauer. Sonst ist ja so, bei so einem ESC sind ja immer so um die 10.000, 12.000 Zuschauer dann in der Halle, meistens alle Stehplätze. Und jeder Künstler hat seine 3 Minuten auch, seine 3-Minuten-Song dann auch vorgestellt. Da waren aber auch natürlich auch so All-Stars irgendwie halt dabei. Also auf dem Balkon saßen dann auch so diverse Prominente wie Joan Franka aus den Niederlanden, die schon mal 2012 angetreten war. Aber auch eben die belgische Gewinnerin von 1986, Sandra Kim, die jetzt nicht mehr 13 Jahre alt ist, sondern ich glaube irgendwie so Ende 40 oder so. Und das sind natürlich dann so die Momente, wo man dann den ESC auch ein ganz klein bisschen dann auch ironisch sieht, weil das dann sind natürlich auch dann so verblichene Künstler, die eigentlich auch nur noch so vom ESC irgendwie halt leben. Die Veranstaltung selber war trotzdem sehr kurzweilig, sehr interessant. Ich hatte auch das Gefühl, kenne ich nicht die Eurovision in Concerts in Melkweg, aber dieses Jahr war das sehr, sehr professionell auch gemacht. Die Akustik war klasse, sodass man eigentlich auch schon fast ESC-Bedingungen hatte, um die einzelnen Songs auch wirklich schon mal zu bewerten. Wie könnten die auf der ESC-Bühne wirken? Das schon mal eine sehr interessante Einsicht. Das Ganze wurde moderiert von Conald Maas, der ja zusammen mit Jan Smit auch jedes Jahr den ESC für die Niederlande kommentiert. Und dann die Edzilia Rombley, die 2007 schon mal für die Niederlande angetreten ist. Das war dann sozusagen der weibliche Hostpart. Und die haben dann auch jeweils dann die Künstler dort angekündigt. Michael Schulte ist dort sehr gut angekommen. Also man hat auch so den Eindruck, dass er ist jetzt, glaube ich, nicht der absolute Favorit. Aber ich finde, so in diesem Jahr findet er zumindest überall so in den Bewertungen auch statt, was ja so in den letzten Jahren auch nicht immer unbedingt so der Fall war. Und es gab so einige Beiträge, wo man so merkte, so gefühlt war das jetzt für die Zuschauer so ein bisschen die Pinkelpause. Und wenn es jetzt nicht so schwierig gewesen wäre, wären sie wahrscheinlich jetzt auch mal eben kurz auf die Toilette gegangen. Und man hörte so ein allgemeines Gebrabbel. Und da ja jetzt nun Michael jetzt nicht unbedingt so ein so eine nach vorne gehende Power, so ein Power-Song irgendwie hat, haben aber trotzdem alle, glaube ich, immer sehr andächtig zugehört. Und das war natürlich schon mal irgendwie auch so ein dass es vielleicht nicht gerade Top 10 wird, aber vielleicht wird es ja mal das Mittelfeld. Das würde ich mir natürlich da sehr, sehr, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Also ich glaube, immer wenn wir über den letzten zwei Plätzen bleiben, dann ist es schon mal ein gutes Ergebnis, würde ich sagen. Ja. Nicht, dass ich Ihnen das wünschen würde, ne? Um Gottes Willen, aber ich glaube, also ich fände es schön als Deutsche, wenn wir das mal wieder schaffen würden. Ja, ja, also Herr Schreiber will ja in die Top Ten, also wir werden ihn daran messen. Er will, eine Menge will er. Naja, also ich habe es ja gestern in der ESC Pre-Show gesehen in Madrid. Dort war ja auch eine Party und da waren sind ja 21 ESC-Künstler aufgetreten, dann nochmal so einige aus Andorra und Spanien und so. Aus früheren Zeiten, ne? Aus früheren Zeiten, ja, Andorra macht ja schon lange nicht mehr mit. Und er ist sehr, sehr gut angekommen. Also ich hatte das Gefühl, er hat das dann auch noch a cappella gesungen und dann haben alle mitgesungen. Das war schon cool. Also die waren da ziemlich gut gestimmt, was der Song angeht. Ich glaube, wir werden besser wahrgenommen, als wir die Deutsche es wahrhaben wollen. Also ich glaube, immer das Gefühl, das ist so ein international wird das ziemlich gut wahrgenommen, unser Song, aber wir Deutschen meckern ja sehr, sehr gerne rum, aber. Ja, aber ich bin glaube, ja auch traumatisiert. Aber ich glaube, in den letzten ein, zwei, drei Jahren war es auch so, wir haben auch so in den Bewertungen auch der ESC-Medien, ob nun Vivi-Blogs oder so, auch nicht so wirklich stattgefunden. Nee. Also das lief immer so ein bisschen, ach ja, Deutschland ist auch dabei und man beschäftigt sich. Also mir geht das in diesem Jahr so ein bisschen vielleicht. Kann das Lisa auch bestätigen, dass im Moment der schwedische Beitrag also so überhaupt nicht stattfindet? Das ist mir auch schon aufgefallen. Normalerweise, also ja, die Schweden haben wir ja auch schon gesagt, die Schweden haben immer eine sehr große Präsenz und im Moment habe ich auch das Gefühl so, hä? Ja. Ach ja, die Schweden sind ja auch noch dabei. Ja. So ungefähr. Ne? Wenn, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass diese Übermacht, die es ja zeitlang gab, gerade so deutlich wird. Ja, und das war irgendwie, und mich hat er auch tatsächlich auch in Amsterdam auch wirklich nicht überzeugt, was er da auf der Bühne da gemacht hat. Da habe ich so ein bisschen so, ja, kann man sagen, die Sorge oder keine Ahnung, dass es vielleicht auch fürs Finale nicht reicht. Also und das merke ich so beim deutschen Beitrag. Also wir finden schon auch statt. Also das wird schon auch wahrgenommen, dass vielleicht sorgt er selber auch dafür, dass er auch so ein bisschen auch daran in der Diskussion teilnimmt. Mhm. Aber ich weiß nicht, so im letzten und im vorletzten Jahr so, ach ja, Deutschland ist auch dabei, aber das war's dann halt. Also und das stimmt mich schon mal sehr, sehr positiv, dass das vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr auch wird. Ne? Das schauen wir mal. Aber ich glaube, es hat sich also auf jeden Fall gelohnt, weil eben halt auch also zwei Drittel der Teilnehmer waren auch da, sodass man eigentlich schon mal ein relativ großes und umfassendes Bild hatte. Nun hat man natürlich jetzt nicht das volle Bild, also es gab so im Hintergrund so eine kleine LED-Einblendung, da hat man dann irgendwie, man hatte da auch so ein paar Kameras, wo man dann im Hintergrund entweder Aufzeichnung vom jeweiligen Künstler, der dort auftrat, gesehen hat oder aus dem Publikum dann halt so ein paar Shots. Das war aber trotzdem, also es gab nur so eine blöde Geschichte, es gab eine kleine Pause, dann trat ja die Sandra Kim auf und dann hat man dann da diese, hat man da so Luftschlangen irgendwie rausgefeuert und die haben sich dann da vorne bei den Scheinwerfern irgendwie verhangen und die flipperten dann so im zweiten Teil die ganze Zeit dann vor der Bühne halt rum. Und man hat dann noch so ein bisschen versucht, so mit Wind und so weiter diese Luftschlangen da irgendwie wegzubekommen, hat aber irgendwie nicht so geklappt. Und da waren dann halt auch so ein paar so, ich sag mal so Balladen und dann flimmerten da noch so diese Luftschlangen davor. Das war dann für die Stimmung manchmal nicht ganz so erklärlich. Aber nichtsdestotrotz, es war also, wie gesagt, sehr interessant und die Karte war jetzt auch nicht so super teuer, also insofern, ich habe sogar einen Sitzplatz bekommen, also es gab so von den 5.000, ich würde mal sagen, gab es vielleicht so knapp 1.000 Sitze oder so und da konnte man dann auch sehr gemütlich sitzen und ich habe ja ein paar Instagram-Filme ja auch gemacht und ist schon mal ein sehr guter Ausblick, das, was uns da im Mai in Lissabon erwarten könnte. Hat sich denn dein Bild zu den Teilnehmern so ein bisschen gewandelt? Also manchmal gibt es ja so Teilnehmer, da denkt man, also guckt man eben die Videos oder hört die Aufnahmen oder so und denkt so, gar nicht so schlecht. Und dann sieht man die Live-Performance und denkt so, oh, Also das schlechteste Beispiel, weil sie ja auch so zu den Favoriten gehört, würde ich sagen, Belgien. Das war stimmlich sehr, sehr dünn. Mhm. Das könnte in Lissabon schiefgehen. Also wir wollen es mal auf die Tontechnik schieben. Dennis und ich haben schon wieder vorhin gerade auch über finnische Tontechniker geredet. Finnische Tontechniker, ja. Das, weil in Madrid war irgendwie der Stream so teilweise, dass man so dachte, naja gut, das könnte sein, dass das jetzt auch die Technik ist. Aber sie musste sehr stark gegen die Musik ansingen. Und wenn man dann den Vergleich hat zu den anderen Künstlern, also das könnte so eine Geschichte sein. Also entweder ist das jetzt so, weiß ich nicht, schlechter Tag oder so, aber es könnte sein, dass das mit Senec vielleicht eventuell doch nichts werden könnte mit dem Finale. Haben wir aber letztes Jahr bei Blanche doch auch gedacht. Die wirkte doch auch mal so unsicher. Und die Proben haben wir auch alle gesagt, wenn das mal gut geht. Und nachher, nagelt mich nicht auf die Platzierung fest, aber so schlecht war es nicht. Ja, man kann natürlich, die machen ja irgendwie, ich glaube, so 3 Probendurchläufe und die nehmen das ja dann nochmal dann in so einem extra Raum nochmal irgendwie ab und können dann wahrscheinlich ja auch nochmal so ein bisschen dran drehen. Aber so nach dem jetzigen Stand würde ich sagen, Israel, würde ich sagen, Netta hat abgeliefert. Also die Halle ist da wirklich auch mitgegangen. Das war so der hervorstechendste Act. Gestern war so ein bisschen auch Frankreich ziemlich gefeiert worden. Das konnte man bei Eurovision in Concert jetzt nicht so erkennen, weil die Sängerin war ja krank. Und die Suri aus Großbritannien ist dann, ich glaube, die hat einen Tag Zeit gehabt, um den Song irgendwie einzustudieren. Die hat es dann allerdings auch auf Englisch gesungen, was den Song auch ein bisschen, ich sag mal, schlechter gemacht hat. Aber insgesamt war das ein guter Auftritt, nur da konnte man jetzt nicht sehen, wie haben jetzt Madame Monsieur irgendwie in Amsterdam abgeliefert. Also insofern könnte das auch noch so eine Geschichte sein. Aber gestern bei der Pre-Show in Spanien ist das Publikum abgegangen wie Schmidts Katze. Die ganze Halle hat gebebt. Alle haben diesen Song mitgesungen und haben alle diese bekannte Hand nach oben gemacht, die Sängerin ja auch immer macht. Die haben alle mitgemacht. Es war schon etwas, sagen wir, so ein bisschen ein Fingerzeig, dass das vielleicht etwas werden könnte. Wir müssen mal sehen. Also es war schon echt geil, wie die Halle dort in Spanien, in Madrid abgegangen ist zu Frankreich. Das ist schon. Wobei, da muss ich sagen, es waren nicht so wahnsinnig viele Leute da. Es waren, glaube ich, irgendwie 25 Teilnehmer und ich glaube, so gefühlt 5 oder 6 aus vergangenen Jahren, die also so auch ein bisschen außer Konkurrenz. Genau. Und in Amsterdam war es halt dann so, also wäre jetzt auch so ein bisschen, wo ich so denke, da müsste auch noch mehr kommen, wäre dann der Kollege aus Tschechien. Da fehlen wahrscheinlich jetzt noch irgendwelche Tänzerinnen oder so, die wahrscheinlich dann auch in Lissabon da noch mit auftreten. Das war ein bisschen dünn. Aber nichtsdestotrotz natürlich würde ich sagen, ist auch einer der Acts, die wahrscheinlich irgendwo so in den Top 10 oder Top 12 oder so irgendwie halt da auftauchen. Also vielfach hat es bestätigt, aber beim oder San Marino war halt durchgehend schlecht, ne? Das zum Beispiel war auch so. Oder man hat so ein bisschen in dem Ablauf, hat man dann gesehen, man ist schon auch ein bisschen nach der Popularität gegangen. Ich hatte das jetzt hier gerade so nochmal vorbereitet, nochmal die Reihenfolge. Also man hat so mit Moldawien angefangen, Österreich, San Marino. Also die jetzt, also Österreich würde ich da mal ein bisschen vielleicht rauslassen, aber die jetzt nicht so unbedingt dafür stehen würden, dass sie womöglich ins Finale kommen und hat dann eher so am Ende, also Michael Schulte war irgendwie Viertletzter, der war dann so ein bisschen eingekeilt zwischen Australien und Israel. Bei Australien würde ich sagen, in der Halle fand ich sie sehr gut. Ich habe aber irgendwie noch mal so Aufnahmen dann gehört von ihr im Nachhinein, wo ich so dachte, oh, das hört sich aber doch leider noch ein bisschen schief an. Da bin ich auch mal gespannt, ob sie das halten kann, wenn man das Opening vom Intervall-Eck 2014 von Jessica Maubeau irgendwie sieht. Da ist es ja stimmlich auch nicht immer so ganz perfekt. Wobei ist immer die Frage, will man das, ist einem das irgendwie halt wichtig, aber das davon lebt natürlich so, ich sag mal, die Studioversion so ein bisschen auch davon. Aber man hat halt tendenziell so ein bisschen so die besseren Acts so ans Ende gestellt und hat da so eine gewisse Dramaturgie noch irgendwie halt aufgebaut. Also es war, wie gesagt, ein sehr, sehr rundes Bild und man hat schon mal so einen kleinen Einblick, weil es natürlich so in der Anfangsphase, wenn so die Deadline so zu Ende geht, dann ja, hat man halt die Videoclips und findet das gut oder schlecht, aber kann sich ja im Grunde genommen noch gar keinen Reim da drauf machen, weil man ja mitunter so den einen oder anderen noch gar nicht live irgendwie halt gesehen hat, ne? Ja, eben, aber ich meine, wenn wir jetzt da so, also wenn Deutschland da jetzt schon relativ weit vorne war, dann lässt einen das ja, man traut sich ja schon gar nicht zu hoffen. Ey. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und er ist halt auch sehr, sehr authentisch. Also er kommt ja dann oft auch nur so in Jeans und T-Shirt irgendwie auf die Bühne. Das ist wohl wahrscheinlich jetzt auch so in Lissabon geplant, würde ich mal sagen. Denn ich wüsste nicht, warum er jetzt dann auf einmal mit Anzug und Krawatte rauskommen sollte. und er ist, glaube ich, auch so mega entspannt, auch in den Interviews und so. Da haben wir ja auch in den letzten Jahren auch so Teilnehmerinnen auch gehabt, die damit nicht so ganz klar gekommen sind. Also das ist halt, ist natürlich auch immer so eine zusätzliche Anstrengung, ne? Also jetzt dann so durch Europa zu touren, zu den einzelnen Pre-Shows. Also ich habe neulich mal gehört, das war, glaube ich, vor dem Vorentscheid, dass Peter Orban zum Beispiel sagte, also er findet, dass diese Pre-Shows überhaupt nicht wichtig sind, sondern nur etwas sind für die Fans. Ich glaube, das mag auch so sein und nichtsdestotrotz wird das, glaube ich, auch mehr oder weniger auch wahrgenommen. Also wenn man überlegt, dass so war das ja auch bei der Roadshow mit Thomas Schreiber, der eben ja auch sagte, die meisten, die dort abstimmen beim ESC, sind ja dann auch so die Fans. Also es rufen ja gar nicht so wahnsinnig viele Leute an. Und ist das so? Gibt es da Zahlen? Ja, dass es in vielen Ländern, da kostet zwar so eine SMS auch 1 Euro, aber wenn, ich sag mal, ein normaler Facharbeiter vielleicht nur 200 Euro verdient, dann ist das natürlich irgendwie auch eine Hürde, um dort anzurufen. Also da sind natürlich dann auch, ist natürlich dann auch die Basis auch relativ niedrig. Und ja, und zum anderen ist halt, es ruft halt eben nicht das gesamte deutsche Publikum oder ein Teil oder ein relativ großer Teil davon an, sondern es verstärkt sich dann doch eher auf die Fans. Und aber es ist halt, glaube ich, schon so ein Indikator und vor allen Dingen die Künstler, und ich finde das gut, dass auch seit ein paar Jahren auch die deutschen Beiträge dann da auch in diesen Pre-Shows stattfinden, weil es ist dann auch schon mal so ein bisschen so eine Übung auf diesen doch sehr verrückten Zirkus, weil die werden ja nachher in Lissabon gefühlt jeden Tag 500 Interviews irgendwie halt geben. Und das ist ja nicht nur die 3 Minuten auf der Bühne stehen, sondern auch diesen ganzen Medienparcours irgendwie halt auch durchzustehen, ist natürlich auch eine Herausforderung. Und ist natürlich dann auch eine schöne Übung, wenn die sich da schon mal so ein bisschen auch mit den dortigen Fachmedien dann auch auseinandersetzen, ne? Ja, das jedenfalls zu den einzelnen Titeln können wir ja gleich noch mal was sagen, wenn wir gleich unsere Top 5 einmal durchgehen. Also ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dabei sein in Amsterdam, weil das ist, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, um auch mal zu hören, wie die so auf der Bühne sind, ne? Ja, also dann haben wir euch gebeten. Im letzten Jahr haben wir sind wir so ein bisschen so durch die Semifinallisten irgendwie gegangen. Und das kann ja für den Zuhörer ja ein bisschen langatmig irgendwie halt sein. Und deswegen haben wir euch irgendwie auch darum gebeten, mal eure Top 5 kundzutun. Und die würden wir jetzt alle mal, sagt jeder jetzt mal so seine Top 5, 4, 3, 2, 1 und anhand der einzelnen Songs können wir dann ja mal ein bisschen näher auf die Künstler eingehen. Ich Hier ist vielleicht nochmal ein ganz witziger Fakt. Sophia und ich haben uns ein Redeverbot oder Diskussionsverbot immer vor den Radioshows erteilt. Also wir haben tatsächlich bis zu den Radioshows bis jetzt noch nie über unsere Songs, unsere Präferenzen oder sowas gesprochen, weil wir das halt immer für den Live-Moment halt aufbewahren wollten und gedacht haben, die Reaktion ist einfach viel cooler im Radio, wenn du dann halt das erste Mal darüber sprichst. Und wir haben auch tatsächlich bis jetzt noch nicht drüber gesprochen. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich mir mit meinem Platz 5 noch nicht so hundertprozentig sicher bin, aber ich auch nicht. Ich kann ja einfach mal starten, oder? Ja, bitte. Ich wollte nur kurz vorweg sagen, Dennis und ich haben ja vorher auch schon mal eine Top 5. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir das gemacht. Ja, meine hat sich ein bisschen geändert. Ja, aber, genau. Ja. Und deswegen habe ich so gedacht, dann machen Dennis und ich machen da auch den Beitrag dazu, weil es hat sich ja doch tatsächlich über den Ablauf noch mal ein bisschen was getan. Aber dann starten wir mal mit dir, Lisa, genau. Also wie gesagt, mein Platz 5 ist noch so ein Ding, da bin ich mir überhaupt nicht, darüber bin ich mir sehr sicher, wie ich das alles so finde. Aber auf meinem Platz 5 schwanke ich aktuell tatsächlich zwischen der Schweiz und den Niederlanden. Und das ist, glaube ich, ist so, wenn ich mir die Wetten angucke oder sowas, dann ist es was ganz anderes. Aber irgendwie finde ich die beiden Beiträge spannend und irgendwie finde ich das zum Beispiel gerade Niederlande, den finde ich, weil ich ja auch so ein bisschen aus der Rockrichtung komme und ich halt finde, dass es echt ein guter Country-Song ist, der total modern klingt und der aber auch irgendwie was kann und so weiter, finde ich das total spannend, wenn sowas ins Finale kommen würde und würde mir das wünschen, wenn sowas auch mal weiter oben stattfindet. Ich finde sowieso, wir haben dieses Jahr viele Rock-Dinger dabei, vergleichsweise so aus dem Gefühl. Aber auf jeden Fall würde ich auf Platz 5 bei mir so entweder die Schweiz sehen oder die Niederlande. Und was mehr? Ich glaube, also ich habe jetzt heute noch mal so durch meine Tabelle gescrollt und glaube dann eher die Niederlande als die Schweiz. Okay. Mhm. Ja, der Waylon war ja schon mal 2014 mit Ilse de Lange und den Carmen Linitz und hat ja gleich auf Anhieb dann Platz 2 gemacht. Und hatten wir ja vorhin gerade schon besprochen. Auch im Radio rauf und runter gedudelt und waren ja dann irgendwie auch, er ist dann ja gleich nach dem ESC auch bei den Carmen Linitz dann auch ausgestiegen. Sie sind sich da wohl auch ein bisschen so im Unguten auseinandergegangen. Er hatte da, glaube ich, ja mal damals irgendwie im Interview gesagt, ja, das ist ja mehr so ein Projekt von Ilse de Lange, als dass es irgendwie halt so ein, ja, wie so ein Musikerpool halt ist, in dem sich Musiker zusammenfinden, die eben halt Countrys sind. Ja. Ich bin bei Country auch immer sehr leicht dabei. Mich fixt das an. Es wird ja so ein bisschen negativ bemängelt bei ihm, dass er nicht so eine Ausstrahlung hat. Also man kann so das an ihm nicht so so eine Person irgendwie halt ausfindig machen. Ja, Irving sagt das immer, ne? Es gibt aber auch andere Stimmen, die das irgendwie sagen. Und ich kann es nicht so ganz von der Hand weisen. Aber es ist so ein schöner, schmutziger Country-Song, finde ich. Ne? Es ist nicht so glatt gebügelt und für den ESC gemacht, sondern es ist gemacht und dann zufällig für den ESC eingesetzt worden. Zum Beispiel Texas Lightning irgendwie und selbst Carmen Linitz ist ja da eher so eine brave Country-Pop-Geschichte. Und er hat ja da irgendwie, als er da nominiert wurde, auch auf Instagram irgendwie aus seinem Blickwinkel sah man dann, wie er dann morgens aufstand und man sah überall die Trümmer, so Party und da lagen noch irgendwelche Frauen und Alkohol und Drogen und so weiter, so um dann so ein bisschen auch so diesen so dieses Bad Guy Image dann irgendwie auch so zu forcieren. Zeugt zumindest schon mal von sehr viel Humor, den er da irgendwie so mitbringt und ich bin mal gespannt. In Amsterdam hat er da zu zweit mit einem anderen Musiker auf der Bühne gestanden. Ob das jetzt schon das Set ist, werden wir dann sehen. Finde es gut. Ja. Also ich war ja riesen Carmen Linitz-Fan, ich fand das super. Ich habe richtig krass für die geroutet. Stimmt, aber dieses Jahr packt es mich nicht. Also ich mag ihn, ich habe mich auch gefreut, dass er dabei ist und ich finde es auch irgendwie catchy so, also es ist schon so ein bisschen ohrwurmig, aber mir ist es ein bisschen zu sehr auf amerikanisch gemacht, was ja einerseits schon wieder gut ist, weil es dann authentischer Country ist, aber da fehlt mir so ein bisschen dann auch der Bezug zu Holland, das ist mir zu weit weg, das ist mir zu speziell und auch wie er den Akzent so übertreibt. Also wie gesagt, sehr authentisch, aber es ist irgendwie es kommt mir dann komisch vor. Und ich finde, im Vergleich zu den Common Linnets 2012 fehlt mir einfach wirklich diese Emotionalität. Also das war einfach so mitreißend und bewegend damals. Und ihn jetzt, das schaue ich mir ganz gerne an. Das ist gut gemacht, das ist auch ein guter Song. Aber das kriegt mich so persönlich emotional überhaupt nicht. Ah, okay. Aber ich sehe gerade, er ist jetzt nicht in der Todesgruppe. Also das erste Semifinale ist ja tatsächlich sehr, sehr stark, insbesondere die erste Hälfte. Und da ist er in der zweiten Hälfte. Das könnte auch fürs Finale reichen. Das glaube ich auch. Mal so, wenn man das mal so durchscrollt, das könnte ja dann irgendwie auch. Ja, Sophia, was ist deine Nummer 5? Also meine Nummer 5 ist auch strittig. Schweiz tatsächlich, habe ich auch kurz überlegt, war mir dann aber doch nicht gut genug für die Top 5, aber ist mein Achtungssieger. Weil ich bemerkenswert finde, dass die doch nach sehr vielen schlechten Beiträgen irgendwie was gebracht haben, was mir auch gefällt. Und meine 5 ist jetzt zwischen Australien und Zypern. Zypern, okay. Zypern ist so mein Guilty Pleasure. Ich möchte es nicht gut finden, aber ich finde es gut. Ich finde es immer herrlich. Inzwischen liegen irgendwie 800 Kilometer zwischen Sophia und mir. Aber wenn sie irgendwas sagt, dann möchte ich immer nur das irgendwo auf einem schwarzen Zettel oder weißen Zettel in schwarzer Schrift unterschreiben und sagen, ja, sehe ich auch so. Fuego. Ja, ich gucke mir das Video an und ich finde es wirklich eigentlich ganz furchtbar. Aber dieser Song, ich krieg den nicht aus meinem Kopf. Und das ist halt auch so mitreißend und ich finde es auch irgendwie witzig. Ich glaube, wenn die es ins Finale schafft und wir das dann in der Halle bei der Probe sehen, dann werde ich austicken. Zypern hat ja beim NDR im Songcheck, ich glaube Nummer 2 oder so, da ist sie ja auch Erster geworden bei der Abstimmung. Ja. Also ich glaube, dass Zypern auch tatsächlich sehr weit vorne dabei ist. Ja, wie du schon sagst, es ist irgendwie ja nicht für die Ewigkeit gemacht. Irgendwie eigentlich, denk mal, gerade das Video ist so, wo man denkt, bitte. Aber es macht Spaß. Also man sieht schon in der Halle die Leute wippen. Ne? Also das ist so. In den Wetten aber auch nur auf Platz 20. Das hat mich gewundert, als ich das gesehen habe. Ja, ja. Und Martin Pfeffer, der schreibt gerade im Chat auf esc-greenroom.de, dass er findet, dass Fuego zu stark an Cool Me Down und If Love Were a Crime, Was a Crime, ich glaube, Was a Crime hieß es, abgekupfert ist. Und dass diese Assoziation mit If Love Was a Crime, die hatte ich auch. Echt? Okay. Das habe ich irgendwie da auch gedacht. Und es ist halt, also ich verstehe, warum du das als dein Guilty Pleasure. Ich habe da gesessen und gedacht, ich will nicht. Und dann, jetzt habe ich es doch im Ohr. Aber also ich glaube, es wird dann irgendwie so knapp durchkommen und dann irgendwo landen, aber. Naja. Also meine eigentliche Nummer 5 ist auch Australien. Das finde ich, den Song finde ich zwar nicht so stark. Und beim ersten Mal hören fand ich es eigentlich gar nicht gut, aber das ist so ein klassischer Grower. Je öfter ich mir das anhöre, desto besser finde ich das. Und ich finde, da einfach fällt total auf, wie professionell das gemacht ist. Das ist super produziert, das ist richtig durchdacht irgendwie. Wenn der Song noch so eine Spur mitreißender wäre, wäre es weiter oben bei mir gelandet. Aber das ist auch so ein Ding, das mir immer im Ohr hängen bleibt. Deswegen habe ich das in die 5 noch reingenommen. Ja, dann kann ich es auch ganz kurz machen. Das wäre auch meine Nummer 5, Australien. Ich finde tatsächlich, die Australier, selbst dieser schwache Beitrag letztes Jahr, sie haben bisher immer abgeliefert. Ich habe immer so das Gefühl, in den 3 Minuten kommt Hollywood auf die Bühne. Und das ist auch dieses Mal wieder. Man merkt schon so ein bisschen, ja, da werden so gewisse Knöpfe gedrückt. So, damit es irgendwie gefällt, aber es funktioniert auch bei mir. Also das ist so, man kann da jetzt, ich glaube, bei dem Song kann man genauso viele negative Sachen bringen wie positive. Ich entscheide mich aber eher für die positiven. Ich finde sie auch sehr sympathisch, auch locker und ist ja nun auch in Australien da auch wirklich ein Star schon irgendwie. Das finde ich ja irgendwie auch klasse, dass die Australier da wirklich auch gutes Personal auf auch zurückgreifen. auch nur alleine der Auftakt mit Guy Sebastian irgendwie 2015. Also sie schicken da immer richtig gute Leute. Ja. Und ich glaube, also ich sage ja immer, Australien hat auch keine natürlichen Feinde und die kommen irgendwie auch locker ins Finale. Also das glaube ich, das gehört auch bei allen, die dann sagen, und Australien gehört nicht zum ESC und so. Aber sie liefern auch ab. Also wenn sie, wenn sie da Mist liefern würden, dann würden sie jetzt auch nicht ins Finale kommen. Und also bei mir wäre es locker die Nummer 5. Und ich gehe jetzt, glaube ich, gegen den Trend. Extrem gegen den Trend. Ich habe mir, glaube ich, ein Lied schön gehört, was ich weiß nicht, ob ihr das teilen könntet. Ich habe mir die Ukraine schön gehört. Ja. Doch, ich habe mir die Ukraine schön gehört. Ich weiß nicht, warum. Ich hab mir auch andere Songs von ihm angehört und ich finde ihn als Künstler extrem geil. Also ich weiß nicht warum, ich finde das irgendwie geil, auch wenn sein Englisch nicht besonders gut ist, aber irgendwie hat das was, was mich so an, was mich anspricht. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwie so eine Nummer, die ich mir immer und immer wieder anhören kann und immer wieder in Dauerschleife bei mir läuft. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie geil. Auch wenn der Auftritt jetzt nicht so mega geil ist, aber irgendwie ist das dieser Song, diese Studioversion und auch live kann er eigentlich viel, viel mehr als das, was er da auf der Bühne in Ukraine gezeigt hat. Ich habe mir nämlich auch die ganzen X-Faktor-Sachen angesehen von ihm. Er ist mega geiler Entertainer und Sänger. Aber ich hoffe, dass er das so, wie er es bei den X-Faktor-Shows macht, auch auf der ESC-Bühne bringt. Ich hoffe es sehr, dass es sich noch ein bisschen verbessert. Aber es ist mega, ich finde es mega, was er macht. Also, keine Ahnung warum. Ich frage mich nicht warum, aber ich finde es halt mega gut. Also, die Ukraine schickt ja ganz oft eigentlich schon, finde ich, ziemlich gute Sachen, wenn man mal von Jamala irgendwie absieht. Hm. Also ich finde das, wie heißt er, Melovin, ne? Irgendwie, ja, genau, Melovin. Dieses oh, oh, oh, also ich meine, man singt es gleich mit, also da sind auch die richtigen Handgriffe getan worden, dass es irgendwie auch ankommt. Also ich habe ihn ein bisschen weiter unten, aber ich denke mal auch, dass Ukraine, aber die beiden Mädels sehen es nicht so. Ja, ich glaube auch nicht. Also ich finde den freaky, den Typ irgendwie, also der hat so stechende Augen. Ich finde den ein bisschen gruselig auch. Also ich mag den nicht so gern anschauen. Und ich finde, der Song, der war mir zu verworren. Der hat sich irgendwie so selbst verschluckt. Das waren zu viele Eindrücke, zu schnell aufeinander. Das hat mich eher irritiert, als dass es mich gekriegt hat. Ja, irgendwie, also ich glaube wohl, dass der live, dadurch, dass er halt auch schon ein bisschen was auf dem Buckel hat, oder zumindest ein bisschen Show-Erfahrung auch, dass der live ganz gut das performen kann oder vielleicht auch irgendwie dann so eine Masse in Anführungsstrichen mitreißen kann. Aber irgendwie fehlt mir da so das Extra, wo ich so denke, so ja, da gehe ich jetzt mit. Oh, okay. So, das catcht mich jetzt. Irgendwie brauche ich immer so ein bisschen so ein kleines Ding, an dem ich mich so aufhangeln kann und das ich dann gut finde. Ja, dann mach doch mal gleich weiter mit deiner Nummer 4. Meine Nummer 4. Ich habe tatsächlich dieses Jahr mal einen anderen Modus meiner Bewertung ausprobiert. Und zwar habe ich mir noch nichts angeguckt und oder mich versucht, von allem fernzuhalten und mir dann erstmal die ganzen Songs angehört, ohne die Videos. Und aufgrund dessen meine Bewertung quasi gepflanzt und habe mich dann erst informiert. Und witzigerweise bin ich dabei sehr stereotypisch vorgegangen, abgesehen von meiner 5. Und zwar habe ich auf Platz 4 Bulgarien. Okay. Das kann, das habe ich auch, muss ich gleich dazu sagen. Oh, wow, mein Gott, hier. Ja, dann können wir übertragen, Gedankenübertragung machen. Genau. Ja, es ist echt, also ich finde, es ist jetzt so ein bisschen performanceabhängig. Ich habe mir die Performance-Sache noch nicht so viel angeguckt, weil ich probiert habe, dieses Jahr mal meinen Eindruck ein bisschen roher zu halten. Betonung liegt auf probiert habe. ich habe es nämlich nicht geschafft. Aber ich finde es irgendwie modern, es kriegt mich irgendwie, ich finde den Refrain auch, der geht total schön auf und dadurch, dass es halt irgendwie so wechselt, finde ich das da nicht störend. Manchmal finde ich das super irritierend, wenn so 5, 6 Stimmen da irgendwie rumwirren, aber da finde ich das sehr gut gebündelt und es ist ein guter Mix so an allem. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es gewinnt, aber ich finde es total gut und es sticht raus und möchte es deshalb mit der 4 belohnen. Okay. Ich finde auch, es ist sehr gut gemacht. Es ist eine total coole Instrumentierung. Also es ist irgendwie sowas, wo man denkt, ah ja, irgendwie nicht so ganz, was man erwarten würde, sondern irgendwie ein paar interessante Elemente mit drin. Es ist irgendwie so ein bisschen mystisch angehaucht, es bleibt total hängen. Und es ist auch einfach so ein cooler Sound, finde ich. Und dann im Video konnte man ja gar nicht sehen, was einen erwartet. Ich weiß jetzt nicht, ob die bei so Pre-Shows schon dabei waren, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das auf der Bühne dann, wie sie das umsetzen werden. Ja, ich habe es in London, die diesen Clip da gesehen. Da sind sie ja alle aufgetreten. Und da haben sie, glaube ich, sehr gut harmoniert. Also so von wegen mit, ich höre mir jetzt erstmal nur die Songs an, das war bei Bulgarien ja jetzt bisher auch nicht so schwer, weil es war nur dieser Clip, der so ein bisschen so karaoke-mäßig dann die Texte reingeblendet hat. Also man konnte bisher auch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, aber der Song scheint gut anzukommen in der ESC-Community. Und jedenfalls in London, also in Amsterdam war es so, da ist irgendein Künstler ist ja ausgefallen, da kam ja der Christoph Kostov dazu, der letztes Jahr Zweiter geworden ist beim ESC. Und da merkte man schon gleich irgendwie, ja, der passt da auch nicht in die Gruppe rein. Also die waren, glaube ich, schon sehr aufeinander abgestimmt. Und also für mich ist es ein bisschen die Blackbox, weil ich mir da noch nicht vorstellen kann, wie die auftreten wollen. Aber Bulgarien ist mit Sicherheit ganz vorne dabei, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und die haben ja, die Produzenten sind ja auch wieder die letzten, die gleichen wie die von den letzten 2 Jahren. Also das, genau. Man hört das schon auch raus, dass da einfach wirklich qualitativ gute Sachen jetzt gemacht wurden in deinem Land. Das finde ich auch echt beachtlich. Würde man jetzt von Bulgarien vielleicht auch nicht unbedingt erwarten, aber das finde ich richtig cool, dass die sich so machen. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass man könnte denken, Bulgarien ist das neue Schweden. Ja, so also langsam, wenn sie es jetzt nächstes Jahr wieder. Ja, das ist auch ein Beweis, dass interne Auswahlen nicht immer schlecht sein müssen. Ne? Richtig, also, genau. Die verzichten ja auch schon seit Jahren. Also erstmal kommen sie ja immer ganz spät raus. Diesmal war Georgien aber der Letzte. Die waren Vorletzter, die ihren Song bekannt gegeben haben. Und da muss es beim bulgarischen Fernsehen wirklich ein Team geben, die wirklich ein gutes Händchen haben. Also das ist schon, die haben ja, ich erinnere mich immer, Bulgarien hat ja auch eher mit so Folklore und so weiter versucht, die Jahre zuvor immer zu punkten und sind es dann auch meistens nicht ins Finale gekommen. Aber jetzt haben sie da wirklich so einen Dreh, dass wir mit Sicherheit auch vielleicht mal in ein paar Jahren oder vielleicht dies Jahr, keine Ahnung, auch mal nach Bulgarien irgendwie mal fahren zum ESC. Gern. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, ja. Und die Band wurde ja, glaube ich, sogar extra zusammengecastet jetzt für den ESC, genau, ne? Genau. Und das finde ich dann auch wieder beachtlich. Also ja, da hat man, da denkt man immer erstmal so, toll, jetzt, also so wie Gruppe Wind oder so, ne? Wie Siegel früher seine Gruppen zusammengeführt hat. Aber in dem Falle, da sind ja auch richtig gute, ich glaube, da ist auch der Komponist, glaube ich, dabei, der das geschrieben hat. Und also das ist wirklich, und sie passen wirklich auch zu, es sind ja, glaube ich, 5 zusammen. Oder so, glaube ich, die da auf der Bühne sind. Eine Frau. Und die müssen ja wirklich auch zusammenpassen, ne? Das, das finde ich irgendwie, ja. Also, und ich habe auf Platz 4 eine Band, die, ich glaube, die einzige richtige Rockband aus Ungarn. Ich habe, ist ein Metal. Ich finde es irgendwie, also ich habe die jetzt live sehr oft gesehen. Das trägt mich so ein bisschen. Sie sind mega geil. Sie sind richtig, richtig gut, die Jungs. Und auch sehr, sehr sympathisch. Nicht so typisch Rock-Allüren, wie man das vielleicht denken würde, dass sie irgendwelche Hotels auseinandernehmen oder so. Aber sie haben irgendwie was irgendwie richtig gut ist. Und ich glaube, dass das richtig gut ankommen wird. Ich weiß nicht, wie ihr das also seht. Also so ein Genre hat ja immer irgendwie, bedient ja immer irgendwie die Nische beim ESC. Gefühlt macht immer einer sowas. Jetzt dieses Jahr ist es Ungarn. Und dadurch werden sie natürlich auf jeden Fall auffallen. Und ich glaube, es gibt immer die Leute, die dann auch dafür anrufen werden. Also allein durch das Genre schafft man sich, glaube ich, ein paar Punkte rein, wenn man das denn gut macht. Und die machen das ja recht gut. Also ich finde, es klingt ziemlich authentisch. Die sehen wirklich super sympathisch aus. Das war auch komplett mein Eindruck. Ich kann jetzt persönlich mit dem Genre nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber ich glaube, dass die trotzdem ihr Publikum da finden werden und auch die Punkte dann entsprechend bekommen. Wie weit es reicht, das weiß ich nicht. Wir hatten ja auch aus der Türkei zum Beispiel auch einen Rocksong, also der auf Platz 2 gelandet ist. Ich denke, die können, wenn die das richtig gut live. Ich denke, wenn die gut abschneiden dort, kommen die definitiv ins Finale, wenn sie im Halbfinale. Ja, also es ist überhaupt nicht meine Musik, aber das ist halt trotzdem 3 Minuten gute Laune, wo ich so denke, boah, die lassen richtig mal geil die Kuh fliegen. Also das finde ich, also ich ich bin sowieso so ein Fan eigentlich auch der ungarischen Beiträge. Da sind oft ziemlich gute Sachen, auch gerade letztes Jahr. Der Yoshi Papai irgendwie, der das auch super gemacht hat. Und das sind immer sehr außergewöhnliche Acts, die da aus Ungarn kommen. Und das ist so, und das ist nicht, ja, oft ist es ja, so wie auch selbst bei Lordi, das war ja dann mehr so, eigentlich war es ja Schlager und Pop so ein bisschen mit Verkleidung, das war ja irgendwie nichts Ernsthaftes, ich glaube, aber das ist jetzt wirklich nicht so unter dem Motto, ach, wir machen jetzt mal irgendwie so einen Metal-Song irgendwie für ein ESC, sondern die machen das irgendwie auch schon länger so und das passt einfach auch und ja, und es ist wirklich eine andere Farbe und ja, ich könnte mir vorstellen, dass manchmal ist ja auch so eine Reaktion aus dem Publikum, wenn denen das irgendwie zu viel einerlei ist, dass sie dann sagen, ja, und da rufen wir jetzt an irgendwie, weil den Beitrag, den finden wir jetzt klasse. Also schon daher könnte es sein, dass sie da auch, also bei mir greife ich mal vor, wäre das die, bei mir wäre es die Nummer 3 eigentlich gewesen mit Ungarn. Okay. Das hätte ich ein bisschen eher. Meine Nummer 4 ist, hätte ich jetzt auch eigentlich erstmal gar nicht so weit vorne gepackt, aber ich glaube, das wird nochmal auf der Bühne nochmal einen Satz nach vorne geben, nämlich Finnland, Zara Aalto mit Monsters. Okay. Der Song ist eher durchschnittlich, weil man eben typische halt auch Melodiefestivalen. Ja, weil man jetzt von ihr auch eher so, gerade von ihrer X-Faktor-Teilnahme und so weiter, ja auch ganz andere Sachen irgendwie halt kennt. Und sie ist halt auch so eine Rampensau. Und ich habe das jetzt insofern auf die 4 gemacht. Bei Eurovision in Konzert war es halt so, gegenüber allen anderen Auftritten wurde da sehr auf Personality gesetzt. Sie wurde dann angekündigt, dann wurde so ein bisschen Monsters angespielt und dann kam sie nicht auf die Bühne. Also alles so ein bisschen wie, ich sag mal jetzt, wie wenn Madonna auf die Bühne kommt und alle warten auf sie. So war das irgendwie halt so ein bisschen. Und sie hat da wirklich auch das Publikum sehr gut mitgenommen. Und das könnte natürlich noch mal so einen Sprung nach vorne machen, weil ich so in den letzten Wochen erst immer noch gedacht habe, na, Finnland könnte auch so ein Wackelkandidat irgendwie halt auch werden. Jetzt lasst mich mal eben gerade gucken. Nee, sie ist nämlich auch im ersten Semifinale auch dann drin, also in der sogenannten Todesgruppe. Und das kann natürlich noch ein bisschen so ein Hauen und Stechen geben zwischen den anderen Konkurrenten, ob sie das dann wirklich dann halt schafft. Aber ich würde mal tippen, dass sie es noch mal sehr stark mit dem Auftritt noch mal ein bisschen rausreißt. Also mit dem Song selber alleine kann es, glaube ich, schwierig werden. Aber ich zähle darauf, dass sie so ein bisschen ihr Showtalent noch mal ein bisschen mehr nach vorne bringt, was man so im finnischen Vorentscheid noch nicht ganz so gut irgendwie halt sehen konnte. Da war auch der Ton nicht gut. Ja, aber es war auch, insgesamt waren alle drei Performances von ihren drei Songs waren jetzt auch nicht so besonders gut. Also das war schon auch alles sehr durchschnittlich. Also klar, wer sie sonst so weiter nicht kennt, wird jetzt sagen, ah ja, super irgendwie. Aber man weiß halt, was sie kann. Und das wäre halt dann irgendwie auch so ein bisschen da zu sehen. Ja, meine Nummer 4. Okay. Meine Nummer 3 ist Israel. Okay. Ich mag das total. Die ist freaky, die ist cool, die sticht raus. Die hat aber zeitgleich auch so ein paar Botschaften, die ich total gut finde. So, zum einen ist es so die Botschaft, dass man nicht dünn und schlank sein muss, um beim ESC teilzunehmen. Was ich super finde. Dann halt auch dieses Party machen finde ich immer gut in Songs. Das merkt man auch gleich noch an den restlichen Platzierungen. Und auch noch ein bisschen an Not Your Toy, so die Message des Songs finde ich auch total cool. Aber halt jetzt nicht so rübergebracht auf eine Art und Weise. Also der ich würde jetzt mal sagen, so die selbstbewusste Frau oder auch diese ganze MeToo-Geschichte ist natürlich sehr kalkuliert, völlig klar. Aber ich finde es halt rübergebracht in einer Version, die ich gut nachvollziehe oder die ich gut finde. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da so tut, als wäre sie auch Opfer von Missbrauch geworden, sondern sie sagt so, ich kann hier für mich selber stehen oder ich stehe für mich selber und du kannst nicht darüber bestimmen, was ich tue oder was ich nicht tue. So, das ist für mich so die Botschaft, das so ein bisschen ins Positive zu münzen, finde ich besser als dann eine ESC-typische Ballade aus dem Thema zu machen und sich da als schreiende Frau zu präsentieren, die dann irgendwelche Töne trifft oder auch nicht. Von daher finde ich auch diese Loop-Geschichte finde ich super cool, super interessant. Die macht das, die gibt ihm echt so den letzten Pfiff. So, das ist halt das, wovon ich zum Beispiel was mir irgendwie der Ukraine oder so fehlt, so ein bisschen was extra reinbringen. Und das hat sie halt. Und sie beweist ja auch, also ich habe da auch das Live-Video gesehen aus Amsterdam und habe mich schon gefragt, wie sie das live umsetzt mit dieser Loop-Maschine. Aber zumindest jetzt in Amsterdam war das total super. Also hat sie das richtig gut gemacht und die holt einfach ab. So, ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel meine Mama, die wird, wenn die das hört, die wird auf dem Sofa stehen. So, dass ich denke schon, also dass man den Wetten da, und die ist ja sehr gut gerankt im Moment, wenn nicht sogar als Beste, wenn ich Ich es glaube immer richtig im so Kopf Platz habe. 1 ist im Moment noch, ne? Ja, ich gehe stark davon aus, dass die halt auch, also ne, letztes Jahr mit Italien hat uns ja eines Besseren belehrt. Er ist ja dann hoher Favoriten irgendwie auf Platz 6 geendet. Ah, Platz 6, genau. Aber ich glaube schon, dass die gut abschneiden wird. Und das ist für mich der Platz 3. Okay. Tja, für mich ist Israel Platz 1 tatsächlich. Ist jetzt mal vorweggenommen, aber ja, ich finde die mega. Ich finde es richtig gut. Das ist irgendwie so das Quäntchen anders, was man braucht, um rauszustechen. Sie fällt auf, optisch sowie auch technisch eine sehr gute Sängerin. Das mit der Loopstation finde ich mega gut. Das ist super innovativ, das ist mal was Neues. Das gab es, glaube ich, auch vorher noch nicht. Die macht es super authentisch. Also ich habe auch ein paar andere Auftritte von ihr in diesem Vorentscheid angeschaut, wo sie zum Teil Songs gecovert hat und war total begeistert, weil das irgendwie super krass ist, dass man einen Song nimmt, der schon da ist und der klingt dann am Ende so anders. Und sie macht das total professionell und authentisch. Und also mir gefällt es richtig gut. Und ich glaube auch, dass sie gewinnen kann. Also ich glaube, in den letzten Jahren hat man gesehen, dass die Gewinner immer eher die sind, ja, nicht, wo man es nicht erwarten würde, aber die halt einfach ein bisschen ungewöhnlich sind. Und ich finde, das Element bringt sie auf jeden Fall mit rein. Und ich finde auch die was Originelles gemacht haben. Also nicht einfach abzukupfern, sondern auch so gerade Yamala oder halt auch letztes Jahr mit Salvador, sondern ja, eigene Dinge, wo die aber auch irgendwie hinterstanden. Ja, und das Publikum hat es dann auch honoriert, ne? Absolut, ja. Total. Weil man natürlich auch bedenken muss, dass man sich da im Finale den ganzen Haufen Songs anhört und das ist so viel und am Ende bleiben halt nur die hängen, die wirklich besonders sind. Und die meisten Leute beschäftigen sich ja vorher nicht damit. Deswegen glaube ich, dass sie gute Chancen hat. Ja, viele Leute gucken sich das an und hören die Songs zum ersten Mal, ne? Und das, also vielleicht mag da so bei ein, zwei Künstlern so, so ein bisschen schon mal Vorberichterstattung auch so in den, ich sag mal, etablierten Medien irgendwie halt auch stattfinden, dass man da so ein bisschen drauf gelenkt wird. Aber meistens ist ja, also wir beschäftigen uns ja schon so hardcore-mäßig auch mit jedem einzelnen Song. Aber da ist es halt wirklich. Ja, und sie hat dann auch noch ein witziges Kostüm angehabt, auch in Amsterdam zum Beispiel irgendwie. Und ja, und sie kommt halt gut an, ne? Also das ist halt wirklich, ich bin mir halt auch noch nicht so sicher, ob das wirklich dann die Nummer 1 wird. Aber das ist ja das Schöne daran, dass das irgendwie nicht so eindeutig ist, wie wir ja auch schon letztes Jahr mit Italien irgendwie gesehen haben. Genau. Gut, Ja. ich habe auch Ah eine ja, Nummer Platz 3. 3 muss ich noch sagen, ne? Ich habe ich jetzt gar nicht gesagt. Das war ja meine 1. Meine 3 ist Tschechien. Ah, Tschechien. Okay. Genau. Ja, das habe ich irgendwie gehört und fand es direkt super. Das ist sehr modern, ist natürlich auch wahnsinnig poppig, aber ich finde es irgendwie erfrischend. Ich finde es auch cool, dass er so verschiedene Teile drin hat, einmal wo er so ein bisschen mehr so Sprechgesang macht. Ich finde ihn auch irgendwie als Künstler gut. Also es ist so die Personifikation eines jungen, erfolgreichen Künstlers, finde ich, auch wenn er den Erfolg jetzt vielleicht noch nicht so hat. Ja, aber ich glaube, dass der auch irgendwie sein Publikum finden wird. Und ich mag den Song einfach. Ich höre mir das gerne an. Ja. Tatsächlich ist das meine Nummer 1. So, so. Ich habe ganz andere. Auf Platz 2 habe ich auch Israel, aber die anderen zwei, dritte und erste Platz, sind bei mir ein bisschen anders. Spannend. Bei mir ist Nummer 3 Norwegen. Nicht, weil ich den Song, also weil ich den nicht Song jetzt nicht so extrem geil finde, sondern weil Alexander Rybak eine Bühnenpräsenz hat, die schon sehr besonders ist. Und das bekommt bei Leuten, die das zum ersten Mal hören, sehr, sehr gut an. Also, und deswegen glaube ich, dass Alexander Rybak zumindest nicht gewinnen wird. Das definitiv nicht. Aber ich glaube, eine sehr, sehr gute Platzierung macht, auch wenn der Song ein bisschen 0815 ist. Aber er hat halt einfach diesen Charme, den er ausspielen kann. Und das ist halt auch so ein Faktor, wo er definitiv eine gute Platzierung mitmachen wird. Ja, ich glaube, das ist so ein Sarah Alto-Effekt, ne? Also bis zum norwegischen Vorentscheid habe ich auch so gedacht, ey Leute, und ich habe irgendwie, Twitter hat sich ja auch überschlagen, super Song und der muss unbedingt für Norwegen nochmal antreten. Da habe ich so gedacht, ey Leute, sag mal, aber er hat wirklich nachher auf der Bühne, er ist ja auch so sympathisch. Irgendwie hat man auch so das Gefühl, der ist seit 2009 irgendwie eingefroren worden und jetzt hat man ihn aufgetaut und wieder hingestellt. Also der sieht man irgendwie nicht, dass der irgendwie 9 Jahre älter geworden ist oder so. Aber er hat halt wirklich da auch die Knöpfe gedrückt irgendwie und ist ja auch ein guter Entertainer und das mit seiner Geige, das erwartet man. Und genau, insofern ist es halt ja, also bei mir findet er jetzt nicht in der Top 10 statt, aber ich kann es nachvollziehen, dass er da höchstens also punkten kann, wenn er wirklich den Auftritt. Er ist ja übrigens der 1500. Act, der beim ESC dann in den über 60 Jahren irgendwie halt angetreten ist. Und da wird dann auch gleich, er eröffnet ja das zweite Semifinale und da eröffnet er dann sozusagen auch gleich damit und ist dann gleich im Jubiläum der 1500. Song, den er da aufführt. Aber auch verdient. Also da würde ich sagen, gibt es dieses Jahr Schlimmere. Das finde ich, ist dann auch sehr witzig, dass er mit so einem Song oder mit diesem Titel an Song, so wie schreibt man eigentlich ein Lied, dann halt auch dieses Jubiläum feiert und auch da, dass er halt schon gewonnen hat. Ja. Und so finde ich es eigentlich ein cooler Zufall. Ja. Also ich finde es, Respekt, dass er nochmal teilnimmt, finde ich krass, weil man eh schon gewonnen hat. Also besser kann es ja nicht werden, ne? Ich finde es aber auch ganz cool, dass er wieder dabei ist, aber der Song, der ist mir einfach viel zu banal. Mhm. Das ist inhaltlich, finde ich das so belanglos, das kann ich irgendwie nicht gut finden. Auch wenn diese Melodie mir auch im Kopf hängen bleibt und ich es nicht möchte. Genau, das ist ja das Perfide dann, ne? Genau, das ist halt das Schlimme. Das nervt mich auch ein bisschen tatsächlich. Aber also ich glaube auch nicht, dass er schlecht abschneiden wird, aber ich kann und möchte es nicht gut finden, weil es einfach zu banal ist. Ja, das sind so immer diese Ohrwürmer, die man so bei so einer ESC-Playlist hat. Und das sind nicht immer gerade die besten Lieder, die man dann so im Ohr hat. Und wenn man dann sowas, dann denkt man auch so, ach nee, warum nicht irgendwie, keine Ahnung, Israel oder so. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen, was du erzählt hast mit dem Musikprofessor, der das als seinen Nummer 1 bewertet hat. Ja. Weil es natürlich schon sehr schlau geschrieben ist, so, ne? Also allein nur so, wie der Song gemacht ist, das ist halt einfach so der perfekte Popsong. Wenn der jetzt noch irgendwie einen Inhalt hätte, der irgendwas mit einer Message wäre, dann würde ich es vielleicht auch gut finden. Aber ja, sehr kalkuliert. Sehr kalkuliert, klar. Tja, Nummer 2, ne, haben wir jetzt. Ich hatte auch Israel übrigens. Ich hatte da auch übrigens Israel, deswegen haben wir schon ein bisschen diskutiert. Ich finde sie mega gut. Ja. Live ist sie eine Rampensau. Ich habe übrigens auch diese ganzen Casting-Dinger gesehen. Diese Sendung gab es ja bei uns auch. Rising Star lief leider nur eine einzige Staffel, wurde dann abgesetzt bei RTL. Diese Community-Show, die da ist, wo man dann halt mit einer App die Musiker und Musiker wählen kann. Und da hat sie immer sehr, sehr gute Ergebnisse gemacht. Ich fand zum Beispiel so Gangnam-Style ist ja aufgetreten zum Beispiel. Hat auch ein Lied von Michael Jackson gemacht, was richtig als Mashup dort gemacht hat. Sie kann das richtig geil. Also wenn die da, das kann auch, bei dem Song merkt man das auch, dass sie da richtig gesanglich erstens auch was drauf hat. Und diese Loop-Geschichte gab es wirklich bisher noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie das live funktionieren soll. Da bin ich noch gespannt, ob das überhaupt den Regionalen entspricht. Scheint ja so, sonst dürfte sie so nicht auftreten. Aber es ist etwas, was sie richtig, richtig gut kann. Und sie weiß auch, wie sie die Stimme einsetzen muss. Und das ist halt schon etwas, was sehr abhebt, sich abhebt von dem anderen Teilnehmerfeld. Ich meine, gelesen zu haben, dass die EBU extra deshalb halt kontaktiert worden ist und die das extra vorher im Vorfeld abgeklärt haben, ob sie diese Loopstation benutzen darf oder nicht und dass das jetzt wohl von der EBU so abgesegnet ist, dass sie das dass sie das darf. Also ich meine, das gelesen zu haben. Ja, okay. Ja, weil es wahrscheinlich kein Instrument ist, was man halt großartig verkabeln muss, sondern weil es einfach ganz einfach zu verkuppeln ist. Da. Ja, genau. Gut. Okay. Von daher, da freue ich mich auch drauf, weil ich habe mich schon fragt, also natürlich macht sie halt nur diesen Anfang in der Loopstation. Ich glaube, der Rest kommt dann wie auch sonst vom Band. Aber dieser Effekt am Anfang, wenn sie das, also bei diesem Video von Amsterdam, da macht sie das am Anfang so selbst und dadurch baut sich das Lied so auf und man bekommt so ein Gespür für die Dimension und auch eine künstlerische Dimension dadurch. Mhm. Und das finde ich halt super spannend und super cool und das hebt sie auch nochmal künstlerisch halt ab. Also nicht nur durch die, dass sie grell ist und bunt ist und laut, sondern auch nochmal künstlerisch hat das auch noch eine Dimension. Wäre, wenn sie gewinnen würde, wäre das natürlich ein mega krasser Kontrast zu Salvador Sobral letztes Jahr. Ja, das stimmt. Das so, alles, was sie ist, ist er halt überhaupt gar nicht. Null. Aber das macht auch den ESC aus und das macht es ja auch spannend. Ja, das ist ja auch immer so dann der Beweis, dass man eben halt auch nicht Sachen dann im nächsten Jahr wiederholen sollte, was dann im Vorjahr erfolgreich ist, weil die Karten werden halt in jedem Jahrgang auch wieder neu gemischt und insofern ja, wäre es dann halt auch wirklich ein Zeichen dafür irgendwie, dass der eine Sieger hat mit dem anderen wirklich dann überhaupt nichts zu tun, ne? Genau. Ja. Und eure Platz 1 hatten wir ja eigentlich schon, ne? Alle beide. Genau, mein Platz 2 ist übrigens, also das ist ja mein Guilty Pleasure sowieso, jedes Jahr, Schweden ist bei mir immer in den Top 5 und dieses Jahr haben sie es auf Platz 2 geschafft. Oha, okay. Bei mir auch. Man merkt, warum wir zusammen eine Radioshow gemacht haben. Ich glaube auch, ja. Also Schweden ist einfach, ich finde es einfach schön, ich möchte dazu tanzen und es ist irgendwie halt auch modern. Ich finde, letztes Jahr fand ich den sehr anstrengend, den Menschen. Dieses Jahr, also auch wenn ich das Lied okay fand, aber letztes Jahr hat er mich irgendwie so ein bisschen genervt, der gute Robin, mit diesen diese Laufbänder und so weiter. Genau. Aber dieses Jahr, I can't go on. Ich mache mir immer so Notizen und die erste Notiz, die ich hier stehen habe, ist, wann wird Schweden eigentlich in die Top 5 aufgenommen? In die Big 5 meinst du, oder was? Ja, genau. Ach so. Big 5, okay. Ja. Ich finde den Vibe ziemlich cool. Das ist so ein Sommersong, der irgendwie abends so läuft, wenn man so ein bisschen irgendwie noch irgendwie mit Freunden beisammensitzt oder so. Das erinnert mich vom Stil auch so ein bisschen Timberlake-mäßig, ein bisschen Bieber, ein bisschen Mars, wie es halt so kommen muss. Aber auch ansonsten, also ich habe mir hier auch aufgeschrieben, ich kann dazu sehr gut in Lissabon tanzen. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Okay, also ich sehe das komplett anders. Ich finde es sehr schleimig. Ich finde es ganz schlimm 80er. Ich finde diese Bühnenperformance extrem fragwürdig mit diesen ganzen Geblinke. Und ich kenne dieses Video, wo der Regisseur in der Regie steht und dann die ganze Zeit immer so klickt und klickt, um die Kamera mitzuschnippen. Ich finde es ganz widerlich. Ich glaube, ich finde es den schlimmsten Beitrag aus Schweden seit Jahren. Ich finde ihn so schleimig, diesen Typen. Auch diesen anderen Typen, der dort aufgetreten ist, der jetzt die Spokesperson macht in Schweden, der mit seinem komischen Shure SM7B-Mikrofon die ganze Zeit da irgendwas versucht zu singen hat. Ich fand den ganzen Vorentscheid, das ganze Melodiefestival. Dieser Sandmann war das, oder? Ja, genau. Ja, und der ist jetzt genau, das war Spokesperson, ne? Genau, ich fand den ganzen Vorentscheid, die ganze Melodiefestival eine reine, ganz schlimm anzusehen. Ich kann mir diesen Titel, ich glaube, damit hat jetzt seinen Zenit langsam überschritten für mich. Ja, das glaube ich auch, aber ich fand Robin von letztem Jahr, Robin Bengtsson, den fand ich wesentlich schleimiger als ja, ich auch. Dieses Jahr. Aber ich mag diesen Typen irgendwie nicht. Ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Es ist irgendwie so, dieser Song rauscht bei mir vorbei. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe immer das Gefühl, dieses Mal wird er nicht ins Finale kommen. Irgendwie wird das sehr, sehr schwierig für ihn werden, dass er ins Finale kommt. Aber an Robin Bengtsson konnte ich... Also an mir liegt es auf jeden Fall nicht. Ich werde wieder anrufen, wie immer. Ja. Aber an Robin Bengtsson konnte ich wenigstens irgendwie so eine Art Charakter festmachen. Ja, so, das stimmt. In diesem Jahr finde ich, der ist auch so farblos. Also da dieses eine Video, da macht er so ein bisschen auf George Michael so mit der Sonnenbrille. Aber das ist dann auch irgendwie nur so eine Parodie. Und wie gesagt, und bei Eurovision in Konzert irgendwie, da ist er auch so ganz hilflos auf der Bühne irgendwie rumgetanzt. Ja gut, nun ist es nachher mit den Lichtern und so weiter in Lissabon natürlich mehr. Aber ich glaube, das wird so eine ganz arme Nummer werden irgendwie. Und also ich sehe große Chancen, dass sie es dieses Mal nicht ins Finale schaffen. Das könnte ich mir fast sehr gut vorstellen. Also, Lalala, das kann ich alles nicht hören. Ja, sorry, aber das ist... Nein, das ist so... Ich glaube, ihr unterschätzt eine Sache. Und zwar ist es ein junger, sehr gut aussehender Kerl. Und der hat sein Publikum. Und die kleinen Mädchen am Fernseher, die rufen für den an. Ja, das kann und auch die ganze LGBT-Szene, die wird ihn lieben, oder? Naja, das ist auch, ich meine, mit diesem 80s-Style, der haut ja auch sowas von völlig krass auf den Zeitgeist gerade, ne? Ja. Also 80er, dieses bisschen Justin Timberlake Boyband-mäßige, seine Klamotten, das passt perfekt in die Bravo rein, ja? Stimmt. Wenn ich da mal zu sagen, da Synthpop ist in Skandinavien gerade sehr angesagt. Ja. Da gibt's aber bessere Sachen. Das ist einer von den schlechteren Sachen. Ich kenne da viel, viel bessere. Ich mache ja auch eine Sendung zu skandinavischer Pop- und Rockmusik. Und es gibt viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel bessere Sachen aus Skandinavien, die mehr auf die Kacke hauen und viel, viel authentischer sind als das, was Schweden uns gerade da abliefert. Ja, deswegen klar, sage ich eher, nee, das ist nicht das, was ich mir unter Synthpop, so würde ich das so ein bisschen mal so einordnen, vorstelle. Das ist irgendwie so schmierig und das ist, nee. Gut, aber man muss es natürlich im Kontext ESC einbetten und nicht Musik, die es auf der Welt gibt, weil sonst würde alles abfallen. Das Michael Schulte ist ja jetzt auch nicht das, also Michael Schulte macht für mich da einen super Job und ich finde den Song auch gut, wir sprechen ja vielleicht gleich noch drüber, aber er steht ja auch nicht jetzt als Sinnbild für deutsche Musik, also ich glaube auch, dass es in Schweden was Besseres. Ich glaube, der Schwede, der macht einfach Spaß, der macht das wird unfassbar ästhetisch sein, die werden diesen Auftritt perfekt durchinszenieren und vorher 1000 Mal proben, sodass jede Bewegung sitzt. Ja. Und ich glaube, dass er damit sein Publikum findet. Und ich glaube auch, dass es nicht allzu klein sein wird, dieses Publikum, was dann vielleicht auch anruft. Also du baust darauf, dass sie extra in den Pre-Shows so arm daherkommen, dass alle sagen, oh, das ist ja irgendwie ganz, ganz schlimm. Und in Lissabon hauen sie dann nochmal richtig auf die Kacke und machen alles jede Sekunde. Ich weiß Sekunde nicht, ob sie genau das mit Absicht machen. Aber auf schwedische Qualität, da kann man ja eigentlich setzen. Und ich glaube schon, dass die das gut machen werden. Ja, die Schweden, und das ist auch so ein Ohrwurm. Die Schweden planen ja auch sehr, sehr gerne so alles durch, designen ja alles sehr gerne durch. Ja, ne? Aber ihr dürft eines nicht vergessen. Das Melodiefestival hat nicht die Regeln des ESC, weil sie vor allem mehr Playback benutzen. Und das kann live dann natürlich, weil die da ja mehr darauf legen, dass das gar nicht so wichtig ist, dass sie live singen oder zumindest nicht alles live machen. Dass das halt auch nach hinten losgehen kann. Und da er dort richtig live singen muss, das muss er beim Melodiefestival nicht. Das sehen die Regeln dort nämlich nicht vor. Deswegen kann es sein, dass das ziemlich bergab gehen kann, wenn er stimmlich das so nicht bringt. Das hat man bei Robin Bengtsson, der ja auch mehr Playback bei seinen Songs hatte beim Melodiefestivalen, auch gemerkt. Nein, dass das. Ja, aber ich glaube, singen kann er. Also das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, finde ich ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, das ist ja das Zentrale der Song. So, und das ist so schlimmstenfalls eigentlich so das, was wir auch in den letzten Jahren schon so aus Schweden gehört haben. Aber es kann natürlich sein, dass sie sich auch nicht so lange, bis es dann in Lissabon losgeht, da in die Karten gucken lassen und es dann eben halt auch da dann wirklich knallen lassen und nicht schon im Vorwege irgendwie, um das Pulver nicht schon vorher zu verschießen. Das könnte natürlich sein. Irgendwie halt sein, ja. Aber ich sehe es halt auch nicht so unbedingt so. Was wir auf jeden Fall gerade feststellen, ist, dass es polarisiert. Das stimmt. Und das ist jetzt eigentlich erstmal schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Das ist wahr. Ja. Platz 1 hatten wir von euch beide, ja. Bei mir ist es übrigens Frankreich. Ja, das wäre bei mir auch so. Weil ich jetzt irgendwie gemerkt habe, also diese Stimmung, die gerade da für diesen Song herrscht, diese ganzen Live-Performances, die ich gestern auch gesehen habe, die richtig gut war, auch wenn der Ton jetzt in Madrid jetzt nicht der beste war, aber die reißen die Hütte. Das ist etwas, wo ich glaube, dass Frankreich kann es echt mal wieder gebrauchen, dass sie gewinnen, weil sie lange Zeit eine Durchstrecke hatten, jetzt immer wieder gute Songs dabei hatten und jetzt endlich der Zeitpunkt ist, wo sie auch mal gewinnen müssen. Und ich glaube, Frankreich hat mit diesem Song, vor allem, weil sie ein Thema besprechen, was gerade politisch gerade sowieso so aufgeladen ist, dass man da, glaube ich, eine gute Chance hat, dass sie gewinnen können. Ich glaube sehr, dass Frankreich damit mit ihrem Thema über die Flüchtlingskrise sehr, sehr gut dastehen. Und ich glaube, das kommt auch bei den Leuten sehr, sehr gut rüber, weil sie alle diese Gesten mitmachen, die Sängerin macht. Und deswegen ist das etwas, was, glaube ich, sehr, sehr gut abschneiden wird. Und ich glaube sogar besser abschneiden könnte als unsere liebe Kollegin aus Israel. Also zumindest war es ja in diesem Jahr so, dass Frankreich einen hervorragenden Vorentscheid irgendwie abgeliefert hat mit von den 12 Finalisten bestimmt von 5 oder 6 Beiträgen, die es alle hätten in Lissabon irgendwie bringen können. Und Madame Monsieur, finde ich, haben, seit sie also bekannt sind vom Vorentscheid über, ja, jetzt in den Pre-Shows oder wo man sie auch überall hört, wirklich durchgehend auch abliefern, also wirklich auch, ja, routiniert sind. Und die Geschichte ist authentisch, die stimmt. Also es ist mal auch nicht Herzschmerz, sondern das ist jetzt auch nicht nur so, Flüchtlinge, sondern es geht wirklich ja auch um eine wahre Begebenheit. Und insofern ist das, glaube ich, irgendwie wirklich eine ernstzunehmende Geschichte, wo ich auch tatsächlich tippen würde, das arbeitet sich jetzt bei mir auch auf die Nummer 1. Und ich würde mich sehr freuen, im nächsten Jahr nach Frankreich zu fahren. Aber was war denn, Sascha, bei dir jetzt eigentlich auf Platz 2? Da war Israel. Okay, achso. Also ich hatte letztes Mal im Podcast Israel noch auf der 1. Und bei mir flippt das im Moment so zwischen Frankreich und Israel so hin und her. Ich bin mal gespannt, ob Netta aus Israel das wirklich auch trägt. Aber ich würde mich jetzt im Moment auch eher tatsächlich wieder für Frankreich irgendwie halt auch entscheiden. Also ich finde Frankreich irgendwie, mich hat das überrascht, dass das plötzlich so, merke das auch, dass das sehr viel Anklang findet gerade. Ich finde die Message super, ja, richtig gutes Thema, auch sehr gut umgesetzt, aber der Song langweilt mich total. Also jetzt nur mal Instrumentierung und Gesang, das, weiß ich nicht, kann ich gar nichts mit anfangen irgendwie. Mhm. Wie geht's dir, Lisa? Ja, mir geht es auch so, also also es ist so, ich merke das auch, dass es halt irgendwie viel durchkommt und so und dass es jetzt gerade irgendwie wieder viel diskutiert wird oder viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als noch davor. Aber es ist so, es ist leicht mitsingbar, es bringt halt viele Grundelemente mit, die für den ESC in meinen Augen essentiell sind. Aber es ist dann an manchen Stellen schon so rund, dass man gar nichts dazu sagen kann, weil es einfach zu rund ist für mich. Also mir fehlen dann auch so ein bisschen die Ecken und Kanten. Die der Schwede natürlich auch nicht hat. Aber bei dem Song kommt das irgendwie stärker durch für mich. Ich weiß nicht, ich finde es spannend. Also ich würde es ihnen auch wünschen so, aber das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Also ich finde wirklich, wie gesagt, diese Message super. Frag mich dann aber auch, wie viele Leute verstehen diesen Text wirklich und sprechen Französisch. Ja. Und jetzt nur eine Anmerkung des Kommentators, ob das dann schon reicht, dass man das irgendwie gut findet oder dass diese Gewichtigkeit des Songs versteht. Da bin ich mir halt unsicher. Aber wie gesagt, also mich kriegt der irgendwie nicht. Obwohl ich es eigentlich cool finden möchte, weil ich halt die Message auch super finde. Mhm. Ja. Gibt es einen Song, den ihr überhaupt nicht hören könnt? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das geht gar nicht? Also überhaupt nicht, was auch definitiv nicht ins Finale kommt? Gibt es da irgendwie 1, 2 Songs, die ihr sagt, das geht gar nicht? Also richtig schlimm finde ich nichts, aber mich nervt Estland total mit diesem Operngesang. Ja, also die macht das ja technisch wirklich richtig geil. Also wenn die das live so, und das hat sie ja jetzt schon 1, 2 Mal auch bewiesen, dass sie das live auch so bringen kann. Aber da sprengt sich bei mir schon in der ersten Höhe da sämtliche Nerven, die ich im Ohren habe. Und dann geht es ja noch 2 hoch. Und das ist künstlerisch oder gesanglich halt extremst anspruchsvoll. Ja. Aber leider halt nicht so gefällig für mein deutsches Ohr. Was ich ganz schlimm finde, ist Moldau. Das ist etwas, wo ich mir die Ohren zuhalten muss. Und auch Serbien. Serbien und Moldau. Das sind Songs, wo ich mir denke, hey, was tut ihr mit meinen Ohren? Was macht ihr mit meinen Ohren? Das geht gar nicht. Also ich finde das so 90er teilweise, was sie dort, oder 2000er, was sie dort bringen. Ich habe nichts gegen Folklore-Musik oder das. Ich bin sogar ein kleiner Fan davon, aber diese 2 Songs, da krieg ich das Kotzen. Also Moldau finde ich richtig witzig. Ich finde es auch witzig. Also Serbien habe ich ja auch nur 2 Punkte in meiner Tabelle für Serbien. Finde ich auch ganz, ganz schlimm. Aber Moldau, da kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du jetzt mal an eine andere Zielgruppe denkst, so wie irgendwie ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie zwischen 40 und 55 ungefähr, da kommt das, glaube ich, dann nochmal anders an. Was ich zum Beispiel gar nicht, also das ist künstlerisch auch anspruchsvoll, aber Montenegro, das ist auch was, wo ich mich halt schwer tue. Oh, ja. Das kann ich auch nicht. Also Armenien finde ich zum Beispiel dieses Jahr auch etwas Ja, langweilig, ne? Langweilig? Ja, also es für das, was Armenien sonst eigentlich immer an starken Beiträgen auch liefert, ist das irgendwie so, ja, den jungen Mann hat man irgendwie, glaube ich, relativ schnell vergessen, wenn der mit seinem Song durch ist, ne? Also, das ist bei Aserbaidschan, das ist bei mir dieses Jahr auch ja, so. Ja. Im Vergleich zu den letzten Jahren. Das stimmt. Geht auch irgendwie völlig unter. Ja, zumal ich da sehr schade finde, sie ist ja irgendwie auch so eine Jazz- und Soul-Künstlerin und jetzt kommen die da irgendwie mit so einem, ja, so ein ESC-Pop-Song irgendwie. Und wo ich so denke, ja, dafür muss man so eine Künstlerin dann nicht einkaufen. Da gibt es dann irgendwie, glaube ich, auch andere. Also sich da so dermaßen dann über den Tisch ziehen zu lassen und entgegen seiner sonstigen Musik da irgendwie halt anzutreten, das fand ich bei Aserbaidschan, das fand ich sehr, sehr schade. Ja, also das stimmt. Und der größte Fremdschämenfaktor finde ich diesmal bei Spanien. Ich finde das so unglaubwürdig. Ja. Ich finde das so, es ist als ob, was tun die da? Also das ist irgendwie so unwirklich, dass sie sich umarmen und sich küssen und der Song geht halt auch einfach nicht. Also da gab es, ich hab ja gestern diese Pre-Show in Madrid gesehen, da gab es einen Künstler, ich glaube Raoul oder so hieß der, heißt der, der hat es viel, viel besser gemacht. Also bei dieser Casting-Show, die Leute, die dabei waren, also es gab da viel, viel bessere Leute und ist es irgendwie so schleimig, dass ich es eigentlich eher auf Toilette gehen dafür muss, bevor ich mir das angucke oder bevor ich das höre. Es ist ganz schlimm. Es gehört ja tatsächlich auch zu meinen Guilty Pleasures dieses Jahr. Ich bin irgendwie, also ich möchte jetzt nicht immer hören, aber manchmal denke ich so, oh, doch, jetzt vielleicht mal. Oder irgendwie, das gehört so für mich zu meinen Guilty Pleasures dieses Jahr einfach dazu. Es ist aber auch. Dann müsste ja auch Island dann zu deinen Guilty Pleasures gehören, weil die ja so einen ähnlichen Sound hat. Und Island finde ich auch ganz schlimm. Ja, also Island, das ist für mich auch schon wieder irgendwie so zu. Also klar, Spanien ist auch irgendwie glatt gebügelt, aber daran kann ich mich irgendwie noch, wenn ich das mit einem Augenzwinkern angucke, dann kann ich mich daran noch so ein bisschen amüsieren. Aber bei Island, das ist. Puh, nee. Ja, aber bei Spanien ist es halt so, gar nicht mal so sehr, dass sie jetzt ein Liebespaar sind und so kurz vorm Küssen sind und so weiter, sondern es gab ja mal 2015 auch so ein Pärchen, wo er sie dann auch ganz intensiv dann da geküsst hat. Davon habe ich immer noch einen Ohrwurm. Ja, und das war aber ja, nicht lustig, das war halt so, das war so normal. Hat so einen Charme. Charme hatte das. Es hat einen gewissen Charme und so. Und bei den beiden ist es so, das irgendwie läuft es mir da kalt den Rücken runter irgendwie. Es ist, es bereitet mir Unbehagen. Also ich finde das, aber ich glaube, Spanien ist auch so ein Ding, also entweder hasst man das oder man findet es super klasse. Das ist halt irgendwie, also San Marino hatte auch mal sowas, ne, von mit den zwei ehemaligen Junior-ESC-Gewinner oder beziehungsweise Teilnehmer aus San Marino. Die hatten ja auch so eine komische Nummer, wo sie sich umarmt haben und so. Das war auch so ähnlich gebürstet. Also es war so genau dieselbe Schiene und es war genau so schleimig. Und da war sogar ein Song von Ralf Siegel, also Da wir live sind, muss ich einmal kurz unterbrechen. Hier ist gerade ein Gewitter losgebrochen. Ich muss mal eben meine Wäsche vom Balkon holen. Aber ich bin gleich wieder da. Kleinen Augenblick. Ihr könnt ja schon mal weiter diskutieren und mich gleich wieder auf dem Laufenden halten. Beziehungsweise jetzt ist eure Chance, über Schweden abzulästern. Bis gleich. So, jetzt können wir ja endlich mal über Schweden. Aber das geht ja gar nicht. Ja, gar nicht. Nee, also ich bin auch nur Schweden-Fan. Nee, aber also Island finde ich wirklich auch wahnsinnig enttäuschend, weil Island hat so eine tolle Musiklandschaft. Ja. Dieses Land hat so viel gute Musik. Mhm. Und dann kommt da dieser Bubi im Konfirmandenanzug. Also das macht mich wahnsinnig. Ja. Das finde ich echt so schade. Ja, das stimmt. Ja, man kann irgendwie so sehen, so Instagram und so weiter. Er ist, glaube ich, ein sehr netter Typ auch und sehr lustig und so. Aber es kommt in dem Song halt leider nicht rüber. Und es ist so, mir tut das auch sehr weh. Ich bin eigentlich auch so ein Island-Fan. Und auch so dieses und auch letztes Jahr war auch der Vorentscheid in Island auch von der Auswahl nicht so brüllend klasse. Und ich glaube, sie werden einfach die Folge, glaube ich, weitermachen und nicht ins Finale kommen. Obwohl, Sascha, es gab schon zwei Songs, wo ich gedacht hätte, einmal Focus Poporin mit Battleline und unseren Aaron Hennes mit Gold Digger. Ja, aber es das war eigentlich, was war besser als das, was wir da jetzt sehen? Ja, aber das war auch es war nicht wirklich überzeugend. Also, nee, stimmt, aber war besser als das, was wir jetzt da sehen. Also ich finde es halt ganz, ganz schleimig und ganz widerlich. Ja, er hat es ja nochmal, gedreht im Superfinale. Gegen den Dagur hat er sich ja dann behauptet, der ja eigentlich wohl gewonnen hätte. Das hat dann wohl im Superfinale aus welchen Gründen auch immer auf einmal sich dann gedreht auf Ari. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, also ich finde, er kommt noch nicht mal sympathisch rüber. Er ist irgendwie so eine ganz komische Grinsekatze das ist er will so ein bisschen, glaube ich, auf Johnny Logan machen, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist irgendwie schade, ja. Ist das nicht auch ähnlich bei Island? Nicht bei Island, bei Irland? Ich finde ja ihn als Sänger sehr, sehr, sehr, sehr spannend, weil er live extrem gut ist. Und ich finde es seit Jahren mal aus Irland mal einigermaßen vernünftigen Song, wo man sagen kann, das kann man sich auch anhören. Und der Sänger singt auch ganz gut, aber natürlich ist das natürlich so ein Song, der auch ein bisschen langweilt, aber ich finde ihn jetzt nicht so schlimm wie zum Beispiel den aus Island. Mhm. Damit kann ich irgendwie was anfangen. Mhm. Ja, den finde ich auch besser, aber trotzdem jetzt nicht überragend. Also wenn man die beiden direkt vergleicht, dann gewinnt auf jeden Fall der Ryan, aber Preise gewinnen wird er damit sicher nicht, glaube ich. Das stimmt. Mhm. Ja, bei Irland ist es leider dann auch so, die kommen eigentlich auch seit Jahren nicht mehr aus dem Quark. Letztendlich haben sie, glaube ich, immer gute Sänger, das ist halt irgendwie, aber es ist halt nichts, was wirklich mal hervorsticht und ist, glaube ich, der Rekordhalter, ne? Irgendwie beim ESC gewinnen, aber eben halt auch schon sehr, sehr lange her, zusammen irgendwie mit Großbritannien. Und das, das war mal in Urzeiten so, aber ich glaube, heute ist es halt leider nicht mehr Irland und man würde sich das eher mal wünschen, dass es da auch mal wieder irgendwie einen Super-Act irgendwie halt auch gibt, ne? Mir graut es jetzt schon vor der Zeit, in der Schweden mal so ist wie Irland jetzt gerade. Ja, genau. Aber ich denke, dass, also wenn sie so weitermachen, wird das kommen. Also wenn sie nicht merken, irgendwie, dass sie das Ruder mal rumdrehen müssen und mal in eine andere Richtung gehen müssen. Also ich gehe eher davon aus, dass die Macher das schon wissen, dass sie da irgendwie was tun müssen und irgendwie vielleicht mal andere Wege gehen. Ja, ja, definitiv. Aber wenn sie es nicht tun, wird das, glaube ich, in die gleiche Richtung gehen. Das glaube ich auch. Weil die schwedische Musikszene ist so mega interessant. Es gibt so viele geile Sachen, die im Melodiefestival noch gar nicht vorkommen. Ja. Gilt auch für Norwegen im Übrigen. Also es gibt da viele richtig gute Künstler, die es verdient hätten, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dafür wäre das Melodiefestival definitiv eine Sache, wo ich sage, ja. Auf jeden Fall. Ja. Mehr werden wir dann am 1. Mai in der Tonvision bei Radio Tonkuhle auch besprechen, weil wir da nämlich alle 43 Songs spielen und Dennis kann da mehr dazu sagen. Genau, wir sind live on air am 1. Mai von 13 bis 19 Uhr auf Radio Tonkuhle. Ihr findet auch auf der ESC-Seite, sag ich schon, auf der ESC-Greenroom-Seite natürlich alle Informationen dazu. Und wir haben auch zwei Gäste dabei, und zwar Peter Handke, der Metal-Fan ist. Das ist sehr, sehr interessant, wenn ein Metal-Fan dazukommt und sich ESC-Songs anhört und er hat sehr, sehr interessante Meinungen zu den ESC-Songs. Und wir haben eine Norwegerin, die ist jetzt Katharina Andersson. Sie ist eine Sendungsmacherin bei Radio Tonkuhle und sie ist eine gebürtige Norwegerin und ist sozusagen mit dem Fieber des ESC aufgewachsen und wird sehr, sehr interessante Sachen erzählen können, die sie so erlebt hat in den ganzen Jahren, wo sie in Norwegen gelebt hat. Und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend werden, mal eine Frau auch dabei zu haben, die ein bisschen unser Männerdomäne dort, die wir sonst vertreten, ein bisschen aufmischen wird, hoffe ich. Ja, das brechen wir ja heute auch ein bisschen aus, indem wir zwei weibliche Gäste ja haben, damit das nicht immer so männerlastig wird, wie es ja beim ESC auch irgendwie des Öfteren auch irgendwie der Fall ist. Wir haben auf unserer Seite www.escgreenroom.de auch nochmal unter ESC 2018 nochmal die ganze Tabelle der ESC-Teilnehmer, erstes und zweites Semifinale aufgeteilt und mit einem Sonderblock dann der Big Five. Da sind dann auch die YouTube-Videos, auch die ihr dann euch noch mal anschauen und anhören könnt, wenn ihr jetzt nicht so unbedingt der Songs so im Einzelnen, wie wir jetzt irgendwie halt so mächtig seid und könnt euch das dann irgendwie halt auch anschauen. Ja, ich leite mal über zu einem kleinen Tipp, den ich gerne noch mal hier auch im Podcast loswerden möchte. Es hat mal im Jahrgang 2010 bis 2012 einen Videoblog zum Eurovision Song Contest gegeben, nämlich von Stefan Niggemeier und von Lukas Heinser. Die haben dort jeden Tag eine Folge abgedreht, die ungefähr so 10 Minuten lang war, und haben so ein bisschen nicht nur über die Teilnehmer berichtet, sondern auch so über das Ganze drumherum, so in den Pressekonferenzen, Red Carpet und. Und das ist dann 2012 leider eingestellt worden. Es war ein sehr witziger Videoblog. Und es gibt jetzt jemanden, der in diese Fußstapfen, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie halt tritt. Das ist zum einen Christine Siefer, die diesen neuen Videoblog, nämlich ESC Ahoy, ins Leben ruft. Und sie wird zusammen mit Sebastian Messerschmidt, ist ein Moderator aus Köln, zusammen diesen Videoblog in diesen Eurovisionswochen dort bestreiten. Und wir möchten euch da ganz kurz mal ein kleines Hörbeispiel geben von diesem ersten Intro vom escahoy.com. Ahoi zusammen, wir sind Tine und Basti und wir fahren zum Eurovision Song Contest nach Lissabon. Freue ich mich sehr drauf. Ich mich auch. Cool, dass du die Idee hast und diesen Traum, den ich ja mit dir gemeinsam jetzt verwirklichen darf. Ja, also die Idee ist eigentlich schon was länger entstanden, aber dieses Jahr Lissabon, wunderbare Stadt, hoffentlich tolles Wetter. Und wir machen uns gemeinsam jetzt auf den Weg. Basti und ich hatten schon mehrere musikalische Projekte zusammen, haben Künstler interviewt und deswegen passt das sehr gut, dass wir dieses Jahr die Eurovision Song Contest Künstler hoffentlich vor die Linse kriegen und das Feeling so ein bisschen aufspüren. Und da ist ja die totale musikalische Bandbreite gegeben, ne? Eine wahnsinnige Vielfalt. Gerade diese Live-Situation mag ich sehr gerne und die werden wir ja da vorfinden in Lissabon. Gucken dann für euch auch hinter die Kulissen, haben ja auch vor, mal zu schauen, was ist da noch so an Musik außerhalb des ESC. Vielleicht bringt aber auch der ESC ja nochmal so ein Spirit in die Clubs rein. Auch das checken wir für euch aus. Unser Künstler Michael Schulte ist am Start, steht seit 22. Februar fest. Sehr cool. Und in seinem Song geht es ja darum, dass er alleine unterwegs ist und wir begleiten ihn aber jetzt, kann man ja schon sagen. Ja, kann man schon sagen. Wir werden ihm auf jeden Fall alles verfolgen, was er so macht und hoffentlich auch erfolgreich macht. Und was euch noch interessiert, interessiert uns brennend, denn unser Motto ist ESC Ahoy, passend zum allgemeinen Motto All Aboard, alle an Bord. Und an unserem Board, im Gepäck, haben wir Platz gelassen für eure Fragen. Die könnt ihr uns zuspielen über alle Kanäle, die ihr so findet. Also die Social-Media-Plattformen, die findet ihr hier drumherum eingebunden. Hashtag ESC Ahoy und wir freuen uns auf eure Fragen. Bis dahin. Ahoy. Ahoy. Tja, das war ESC Ahoy. Also die Adresse gebe ich nochmal ganz genau durch. Das ist esc-ahoy mit y.com. Und das soll jetzt wohl, ab nächster Woche gibt es wohl die ersten Videos. Da war Christine auch bei Eurovision in Concert in Amsterdam, hat da auch diverse Interviews mit den Künstlern gemacht. Und da kann man mal sehr gespannt sein, wie die beiden das irgendwie halt umsetzen. Sie hat unter anderem mal beim ZDF und WDR Lokalzeit auch gearbeitet und auch für den Bonner Generalanzeiger. Ist sozusagen in diesem Bewegtbildsegment und so weiter auch unterwegs und hat natürlich auch eine ganz besondere Leidenschaft für den ESC. Und auch da mal wieder, Gott sei Dank, auch mal eine Frau, die sich so einer Sache irgendwie halt dann auch so annimmt. Also das, ich denke mal, das wird bestimmt interessant. Ganz genau. Und weil Martin gerade, oder doch, ich glaube, Martin war das gerade im Chat nochmal gefragt hat, was mit unserer ESC-Sendung ist, das werden wir relativ kurzfristig irgendwie kommunizieren. Könnt uns aber gerne halt bei Twitter zum Beispiel folgen oder bei Instagram. Ich habe da meinen Namen mal auch schon gerade kommentiert im Chat. Da werden wir das sicherlich dann ankündigen oder vielleicht sogar über Instagram dann direkt machen, Sophia. Wir können ja nochmal ins Brainstorming gehen, was wir da so genau machen. Könnt ihr ja machen. Es gibt ja so Möglichkeiten, zwei Accounts irgendwie gleichzeitig genau. live zu gehen und so. Also da gibt es schon eine Möglichkeit. Sagt uns doch Bescheid, dann können wir das über ESC Green Room, über unseren Twitter-Kanal und so, können wir das dann sonst auch nochmal dann kommunizieren. Ja, gerne. Wenn ihr euch dann entschieden habt, also jedenfalls, ihr solltet das weitermachen. Letztes Jahr, das hat mir sehr gut gefallen. Ihr habt, glaube ich, 2 Stunden, glaube ich, Zeit und müsst natürlich da so priorisieren. Wer könnte da von Relevanz irgendwie halt für den ESC sein? Wir können ja einfach die 43 Songs einmal so durchspielen. Uns kann man ja dann nachher irgendwie nicht sagen, oh, wieso habt ihr das denn irgendwie? Und dann müsst ihr ja schon irgendwie die Prioritäten auch setzen, ne? Ja, aber also wir werden, wie gesagt, wir werden da irgendeine Art und Weise auch dieses Jahr wieder finden, unsere Leidenschaft das auch so ein bisschen auszuleben und das weiterzuführen, was wir die letzten, ich glaube, 4 Jahre, ich glaube, dieses Jahr wäre 5.0, bin ich richtig? Kann sein, ja. Ich meine, wir hatten dieses Jahr 5-jähriges Jubiläum dann damit und das jetzt an so einem Jubiläum das fallen zu lassen, das geht gar nicht. Von daher werden wir da schon was machen. Ansonsten vielen Dank, dass wir wieder dabei sein durften. Wir haben gerne ein bisschen weiblichen Flair in eure Sendung gebracht. Ja, und für die Leute, die jetzt auch, ich sage mal in Anführungsstrichen, zu Hause bleiben müssen, und die können natürlich den ESC auch irgendwie dann weiterverfolgen, denn es gibt dann natürlich auch am Finalabend, am Samstag, den 12. Mai, gibt es natürlich wieder einen Countdown mit Barbara Schöneberger. Ab 20.15 Uhr bis 21 Uhr, also ich glaube so 20.58 Uhr gibt es, glaube ich, dann immer noch mal das Wort zum Sonntag und dann geht es irgendwie ja dann nach Lissabon. Wem das nicht so ganz gefällt, es gibt auf eurovision.de gibt es ja dann ab 19.45 Uhr dann so ein Warm-up, was man da halt dann auch verfolgen kann. Und dann gibt es, was ich noch gesehen habe, so für die für die Leute, die gerne auch zurückblicken auf den ESC, da gibt es am 5. und 6. Mai eine Wiederholung des deutschen Vorentscheids von 1982 und 83, also ein Lied für Harrogate einmal, wo Nicole dann den Vorentscheid gewonnen hat und schließlich ja dann auch den ESC. Und ein Jahr später ein Lied für München, als dann Deutschland dann den ESC da ja dann zum zweiten Mal irgendwie ausgerichtet hat. 1983, als dann, wie hießen sie, Hoffmann und Hoffmann irgendwie mit Rücksicht dann gewonnen haben. Und das läuft jeweils bei One am Samstag, den 5. Mai um 13.50 Uhr und dann einmal am Sonntag, den 6. Mai um 11.20 Uhr. Und wenn man jetzt noch mal auf den Countdown schaut, dann sind da auch noch Gäste eingeladen, nämlich Max Giesinger, Lotte, Revolverheld, Mary Rose, Mike Singer, Vox Club, die Simple Minds, Sascha und Namika. Und wenn man mal von Simple Minds absieht, dann kann man wahrscheinlich auch so ein bisschen daraus lesen, wer dann auch in der deutschen Jury vielleicht wieder sitzen könnte. Also ich denke mal, da sind so Leute wie Mary Rose oder auch Sascha und Namika, glaube ich, da ganz, ganz weit vorne. Aber das hören wir ja dann immer erst kurz bevor das Finale dann irgendwie halt auch losgeht, ne? Ich glaube, Mary Rose war schon mal. Ja, die müssen ja immer 2 Jahre pausieren, ne? Ach, 2 Jahre und dann darf man wieder? Ja, und dann dürfen sie wieder irgendwie, das hat man, glaube ich, mal jetzt vor ein paar Jahren in die Regularien irgendwie reingeschrieben. Und Mary Rose müsste da, glaube ich, jetzt wieder dürfen. Ja. Also, mal schauen, also wer das dann wieder darf. Jedenfalls möchte ich nicht von so einem Jurymitglied wieder hören, ach, um die Zeit schlafe ich ja eigentlich. Das hatten wir ja vorhin schon. Das ist halt dann. Dann sagt doch noch mal kurz, wo man euch bei Twitter oder so erreichen kann, wenn man sich mit euch irgendwie vernetzen möchte. Genau, also bei mir ist es eigentlich überall @smilinglisa und Lisa mit Z, also Smiling und dann L-I-Z-A. Und bei Sophia ist es Twitter bin ich eigentlich gar nicht so aktiv. Ich würde eher Instagram empfehlen. Da bin ich @stonegroover. Oha. Das ist Stone wie Stein auf Englisch und dann Groover. Alles klar. Okay. Ja, und uns, wie gesagt, findet ihr alle Kontakte zu auch Dennis und mir, aber auch, wo man uns irgendwie halt finden kann, auf www.escgreenroom.de. Und seit neuestem sind wir auch bei Spotify. Für all die Leute, die es nicht so mit Podcatchern und so weiter irgendwie halt haben, haben wir uns da jetzt einfach auch mal gelistet. Und wir schauen jetzt mal, ob wir dadurch auch ein bisschen noch unsere Hörerschaft auch erweitern. Hinterlasst gerne bei uns auch Kommentare, sowohl gut gemeinte oder nicht so gut gemeinte, positive oder negative. Aber es würde uns sehr freuen, wenn ihr da den ein oder anderen Kommentar auch bei uns ablegen lassen würdet. Ja, ich glaube, wir haben es dann. Wir bedanken uns recht herzlich bei Lisa und Sophia, dass ihr jetzt schon fast 2,5 Stunden durchgehalten habt. Und, danke euch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wieder Spaß gemacht. Sehr gerne wieder. Genau, und dann sehen wir uns vielleicht in Lissabon. Könnte ja sein. Davon sollten wir ausgehen. Das kriegen wir mal diesmal hin. Und dann wünsche ich euch da auch erstmal viel Spaß. Und unseren Hörern noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wie auch immer, wann ihr uns hört. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Bis dann.